Hallo und herzlich willkommen zu unserer 7. Ausgabe mittlerweile von Hallo. Free to Play. An meiner Seite sind wie immer der Micky. Hallo. Und die Bea. Hallo. Hochmotiviert, wie immer. Absolut. Wie immer. Ich war letztes Mal motivierter. Ich bin heute nur fürs Protokoll viel motivierter als letztes Mal. Arsch. Was mit Sicherheit am Thema liegt. Das werden wir jetzt noch nicht verraten. Okay, es macht keinen Sinn mehr, wenn ihr das so nee. Das kann man schon gesehen. Ja. Okay. Egal. Wie geht es euch denn? Magst du anfangen, Bea? Bitte, Migi. Okay. Mir geht's super. Ich habe jetzt gerade den Kopf voll von Gamescom-Vorbereitungszeug. Also ich mache die ganzen Termine aus, die ich und Bea dann wahrnehmen werden bei der Gamescom. Ja, und ich habe mir vom letzten Podcast ausgehend einen Haufen Pokémon-Karten gekauft. Wie viel hast du ausgegeben, wenn du das preisgeben möchtest? Mantel des Schweigens drüber, okay. Bitte nicht. Mantel also des Schweigens. Da will ich einen Tarnumhang quasi. Oh no. Oh. Aber fragen wir erstmal, wie geht's Bea? Bea geht's gut. Bea macht nicht so viel für die Gamescom, aber Bea hat sich immerhin um ein Airbnb gekümmert, was in diesen Zeiten wohl sehr viel wert. Stimmt. Wie lange ist das her, dass ich das gebucht habe? Es war irgendwie 2 Monate oder 3 Monate? Nee, 6 Wochen, 1,5 Monate circa vielleicht. Und das ist sogar mehr. Das war der Superstress. Also ich traue mir gar nicht, ich will gar nicht mehr reingucken auf Airbnb, was jetzt gerade in Köln so abgeht, weil damals war irgendwie so ein besserer Abfallcontainer für 70 Euro die Nacht. Aber sonst geht's mir gut. Ich bin nur gerade ein bisschen frustriert. Gestern war die KCON in L.A. Und das bedeutet immer nervige Buzzfeed-Beiträge und nervige neue Groupies bei Fans, die super anstrengend sind und nicht wissen, wie man sich in einem Fandom verhält. Aber je. Alle Menschen, die zuhören, fragen sich jetzt gerade, was geht da eigentlich ab? Das war der ganzen K-Content. Das war der K-Pop-Content für diese Episode von unserem Podcast. Sehr schön, danke. Wie geht's dir, Janine? Mir geht's gut. Ich habe letzte Woche mit dem Bundeskanzler diniert. Das war arbeitsmäßig. Unimäßig interessiert es sowieso niemanden, was ich gerade nicht tue. und ansonsten auch Gamescom-Vorbereitungen, wobei ich tatsächlich da nicht so eingebunden bin, sondern das netterweise größtenteils der Jules übernimmt. Mein Kollege von der Badtime und bekannt aus Runner. Kollege von der Badtime? Badtime. Ja. Wow. Ja, einmal pro Folge müssen wir den Witz unbedingt. Einfach stimmt, mindestens. Mindestens. Genau, weil meine Akkreditierung über die Anytime Late Night läuft. Und ja, von dem her hat die Gamescom-Vorbereitung vor allem der Jules. Ich bin da bei uns nur mit eingebunden insofern, was wir dann so für Content produzieren. Produzieren? Das klingt so professionell. Hochprofessionell. Ja. und ja, also demnächst noch die Hin- und Rückfahrt organisieren, auf die ich überhaupt keinen Bock habe, weil Fliegen viel zu teuer ist und das mit dem Fernbus sehr anstrengend und lange. Aber was mir gerade einfällt, wenn im Fernbus eventuell das WLAN funktionieren sollte, können wir die ganze Fernbusfahrt über Pokémon Go spielen. Ja, weil an der Autobahn ist auch viel los. Ja, wow. An der Autobahn wird halt nichts sein. Ja, aber das weißt du ja nicht. Wir fahren ja auch durch Städte und so. Eben. Ui. Aber gut. So viel. Jetzt bin ich für Fernbus. Wir kommen zum eigentlichen Thema. Hochaktuell, einen Tag nach Release, wir werden nicht dazu kommen. Harry Potter, gestern am 31. Juli, heute haben wir den 1. August. Warum denn am 31. Juli? Was ist denn da? Weil da das neue Buch, beziehungsweise im Endeffekt ist es kein Buch, sondern es ist kein Roman, sondern das Skript für das Theaterstück für den 8. Teil, also für die Fortsetzung der Harry Potter-Reihe erschienen ist, nämlich Harry Potter and the Cursed Child. An Harry Potters Geburtstag. Harry Potter ist gestern 36 geworden. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle nachträglich. Alles Gute nachträglich, lieber Harry Potter. Harry Potter. Und Wir werden heute voraussichtlich die ersten drei Teile besprechen. Drei. Ja, und werden das einfach schön nacheinander durchgehen. Also nicht, dass wir groß die Handlung durchkauen, sondern einfach unsere Erfahrungen damit, auch wie es jetzt war in der Vorbereitung auf dem Podcast, das alles nochmal zu erleben, die Filme nochmal zu sehen, also so retrospektiv betrachtet. Und ja, ich denke, das wird ganz schön. Das wird hoffentlich Spaß machen. Mir wird es auf jeden Fall Spaß machen. Ich bin nämlich total drin und habe auch gestern, als ich nochmal die letzten Infos zusammengesucht habe, habe ich endgültig entschlossen, dass das nächste Tattoo höchstwahrscheinlich ein Harry Potter Tattoo sein wird. Und wenn nicht, dann ist es eben das übernächste. Und also ich bin voll drin, ich bin hochmotiviert. Auch meine Amazon-Wunschliste ist voll mit Harry Potter-Kram. Mittlerweile. Ich habe im November Geburtstag. Hey. Ja. Mach mal einen Wunschzettel. Habe ich. Da ist und schalte uns dafür frei. Ist freigestellt. Du hast den Link. Nein. Du hast den Link. So. Aber dann fangen wir mal an. So, was war denn eure erste Erfahrung mit Harry Potter? Fang du an. Ich muss ein bisschen überlegen. Okay, ja, das Ding ist nämlich, bei mir ist es auch ein bisschen dunkel. Also meine Kindheitserinnerungen sind irgendwie an beiden Händen abzuzählen. Bei mir hat dieser Harry Potter Hype für mich angefangen, also quasi knapp vor dem Kinostart zum ersten, Stein der Weisen? Genau. Weißt du noch, welches Buch das dann war? Das vierte war 2000 released. Okay. Und der Film kam 2001, also ich war 11. Das ging okay. Alles recht schnell. Ja. Ja. War der Film wirklich 2001 schon? Ja. Es ist ein bisschen gruselig. Aber das Coole war halt für mich damals, ich war genauso alt wie Harry Potter. Ich war zum Anfang hin bei den Filmen immer genauso alt wie die Hauptcharaktere in den Filmen. Aber du bist ja jetzt nicht 36? Nee. Das Buch kam 2001 raus, da ist er 11 und ich war 11. Ich verstehe es nicht. Verstehst du das, Mickey? Was? Wenn Bea 11 war, war Harry Potter auch 11. Aber Harry Potter ist gestern 36 geworden. Im Film. Der Film kam ja später ja. als das Buch. Aber der kam ja nur ein Jahr später als das. Nee. Du sagtest doch gerade, dass... Nee, der vierte Teil kam... Der vierte Teil kam 2000. Genau, 2000. Und der erste Film 2001. Genau. Bei den Filmen... Okay, ich dachte, der vierte Teil kam als Buch 2000 und dann sagtest du... Nee, und ich bin nicht 36, danke. Ich war total verwirrt. Aber das geht trotzdem nicht auf. Oder bin ich gerade dumm? Also mich brauchst du, was Rechnen anbelangt, so wie es nicht. Wenn Harry Potter 11 war, dann hat er einfach 10 Jahre über Im Film. Achso, im Film. Das hattest du schon mal gesagt. Ja. Also 2001 war ich 11 und Harry Potter im Film war auch 11. Jetzt. Das macht Sinn. Ja, und da ging für mich der Harry Potter-Hype total los. Also da habe ich dann auch nur noch von den ganzen Verwandten und Bekannten Harry Potter-Kram bekommen zu Weihnachten und zum Geburtstag und so Kalender und den Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack, gerade vom ersten Teil. Oh ja. Boah, das ist einfach so schön. Das macht immer noch so viel Pipi in die Augen. Das stimmt. Und da ging er eben, ich weiß nicht, wie das bei euch war, auch in der Schule, also alle total auf, boah, hast du das schon gelesen? Ja. Und wehe, du warst hinten nach mit den Büchern. Das stimmt. Also Game of Thrones Spoiler sind ein Scheißdreck dagegen. Ja. Das kein stimmt. Witz. Da hat nämlich irgendwie noch niemand Rücksicht genommen auf irgendwas. Nee, absolut. So diese spoilerfreie Kultur gab es da einfach noch gar nicht. Da wurde einfach drüber gesprochen. Und ob du zufällig in der Nähe warst, war irgendwie scheißegal. Also wirklich, jetzt nur kurz vorab, wehe von euch irgendjemand. Beschwert sich über irgendwas. Wirklich. Nur ganz kurz. Nur so vorab, weil du weißt ja nie, dass ich nicht... Von den Zuhörern jetzt. Nein, das ist Spoiler. Mir hat damals jemand den ich Tod von... Ich wusste nicht, dass Dumbledore Harrys Vater ist. Mir hat damals jemand den Tod von Dumbledore gespoilert. Ja, mir auch. Okay, oh, ärgerlich. Aber das Komische irgendwie, ich dachte, die lügt. Weil die hat es irgendwie so in einem Nebensatz gesagt und das war dann so spoilerfreie Kultur im Sinne von, ja, du weißt ja nicht, du bestimmt. Und das ist so, ja, wow, okay. Das ist halt auch super dumm. Arschloch. Ja, uncool. Also wirklich sehr, sehr uncool. Und mit dem ersten Film ab 2001 kam bei uns ja auch generell so in Supermärkten auch dieser Harry Potter-Hype an mit den ganzen Süßigkeiten. Genau, das stimmt. Was so nice, warum gibt's das nicht mehr? Wo ist der Hype? Wo ist der Hype? Vielleicht kommt diese wenn das Buch jetzt dann in deutscher Ausgabe kommt. Ich hoffe es. Diese Frösche. Will die Frösche. Ich habe dich so geliebt. Vor allem, ich glaube, das Buch erscheint irgendwie im September oder so. Und dann geht's, ich glaube, ab September ist sowieso schon wieder der ganze Weihnachtskram. Ich will dieses Jahr zu Weihnachten, wenn irgendein großer Lebensmittelkonzern zuhört, nimm dir das zur Brust. Rewe. Ja, ist sinnlos in Österreich. Aber okay, ich will Schokofrösche dieses Jahr haben und ich will die Karten dazu haben und ich will alles haben. Schokofrösche wären geil. Nein. Also ich aber liebe Schokofrösch, wirklich. Aber diese Schokofrösche waren irgendwie, das war einfach nur Milchschokolade, ja, aber die haben eben, so also gut geschmeckt. Es gibt nichts, glaube ich, an Schokolade, was mir mehr Versuchung ist als Schokofrösche. Ich könnte darin baden und es ist einfach großartig. Aber die Schokofrösche, nein. Nee, es war ja auch nur nichts. Ja, ja. Ja. Wie war es bei dir? Oder Miki? Bei mir war es nicht der Film, bei mir war es tatsächlich das Buch, weil Felix, den haben wir jetzt eh in den zwei Podcasts vorher auch schon erwähnt. Man könnte meinen, die beiden sind irgendwie so ein altes Ehepaar. Das wollte ich auch gerade sagen. Ich kann mir vorstellen, dass es für andere Leute auf jeden Fall so wirkt, auch wenn man uns trifft gemeinsam. Auf jeden Fall, der hat von seinen Eltern damals den ersten Teil geschenkt bekommen, mit dem zweiten gleichzeitig und da bin ich halt dann auch irgendwann angefixt worden, weil er den irgendwann fertig hatte und ich habe den dann auch gelesen und da war es dann um mich komplett geschehen. Also da war dann wirklich, ich brauche alle Bücher, sobald sie erscheinen und ja. Das war dann so 98, oder? Ich habe die Release-Daten absolut nicht mehr im Kopf. Hättet ihr mal mein Skript gelesen? Dein Skript mit der Überschrift Harry Podcast übrigens. Nämlich. Nice. Das ist echt nice. In Deutschland ist der erste Teil 1998 als Buch erschienen. Ja. Okay, dann wird es so 98, 99 gewesen sein. Woran ich mich noch wirklich erinnere, ist, dass damals noch auf den Harry Potter Büchern das ein anderes Logo drauf war. Mhm. Das haben sie irgendwann geändert. Später gekommen sind, weil später auch mit den Filmen kam dann dieses Logo, wo die Blitznarbe mit eingearbeitet wurde. Richtig. Und ganz früher war das Kasten einfach nur ganz schlicht. Genau richtig. Da war es einfach nur der Harry Potter Schriftzug in einem Kasten, in einer ganz normalen Schrift. Das war es, an was ich mich noch wirklich erinnere, als das dann umgestellt wurde, weil es so war, oh, jetzt ist da die Blitznarbe im Schriftzug dabei. Aber was waren denn da für Illustrationen? Die gleichen wie auch später, also der gleiche Stil. Wo Harry so winzige Augen hat und so einen Riesenkopf. Ja, genau, richtig. Also es war nur die Schrift anders, die Illustrationen waren genau die gleichen auch. Okay. Jetzt Janine, dein Text. Monolog, go. ich wollte vorab noch fragen, ob ihr jemals auf so einer Buch-Release-Party ja. war. Wirklich? Da war ich sogar im Fernsehen dann. Alter, ich hasse dich. Also nicht dafür, dass du im Fernsehen warst, ist mir scheißegal. Aber bei welchem Teil? Beim dritten oder vierten müsste das gewesen sein. Alter. Ich kann die Geschichte dann einfach zum dritten erzählen, okay. Weil ich weiß nicht mehr, bei welchem sie war, aber okay. Kommt dann noch. Bei mir war es so, dass meine Oma, wir waren irgendwann mal einkaufen, es war schon recht spät, das weiß ich noch, es dürfte auch so Winterzeit gewesen sein, das war noch bevor der erste Film erschienen ist, aber da ging gerade der Mega-Hype los, noch bevor eben, wie gesagt, der erste Film erschienen ist und dann waren wir gerade in irgendeinem assligen Supermarkt, den es jetzt auch gar nicht mehr gibt, irgendwie sowas wie Netto gibt es noch, oder? Ja, Netto gibt's Konsum gibt es nicht mehr. Aber Konsum ist was Österreichisches. Also irgendwas Deutsches in dieser Richtung, keine Ahnung was. Plus gibt es, glaube ich, auch nein, noch. Nein, nicht? Nein. Ich bilde mir ein, ich habe letztens irgendwo einen Plus-Katalog. Wahrscheinlich gibt es irgendwo eine einzige Filiale. Wahrscheinlich. auf jeden Fall war dort in einer dieser, diesen, wie sagt man da auf Hochdeutsch dazu, in dieser Krusch-Dings ist? Was? Wühlkissen. Danke. waren die Hörbücher. Und meine Oma meinte so, ja, und das ist doch super cool und wir kaufen dir das jetzt nicht so. Nice. Da habe ich mega gefreut und das war aber dann der dritte Teil. Was prinzipiell nicht das große Ding ist, ich glaube, ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt, was prinzipiell nicht das große Ding ist, weil das ist mir jetzt auch wieder eingefallen. Ich habe auch jetzt nur die Bücher nochmal kurz quer gelesen und vor allem die Hörbücher gehört zur Vorbereitung, weil J.K. Rowling das zumindest bis zum vierten Teil, würde ich sagen, kann man bei den ersten drei Teilen quer einsteigen. Ist nicht so, also macht natürlich im späteren Verlauf dann Sinn, wenn man es chronologisch kennt. Aber wenn du jetzt theoretisch mit dem dritten Teil anfängst, alle Figuren werden nochmal kurz, so ihre markantesten Charaktereigenschaften werden nochmal herausgestellt. Das Schlimme daran war aber, und ich weiß, ihr beide mögt ihn nicht, ich mag den Sprecher Rufus Beck sehr, sehr gerne, weil er sich auch, also er liest das ganz alleine und lässt sich wirklich für jede einzelne Figur eine andere, eine eigene Stimme einfallen, egal ob es die Tonlage ist, die Aussprache oder auch der Dialekt, was rückwirkend betrachtet zwar anstrengend ist, aber wenn ich mir denke, irgendwie musst du es ja differenzieren voneinander und auf jeden Fall ist ja der dritte Teil zumindest im Buch, ich finde im Film kommt das nicht so gut rüber, aber das werden wir dann sowieso noch diskutieren, so dass es am Anfang sehr, sehr creepy ist. Eben wie er dort auf diesem verlassenen Spielplatz ist oder eben von zu Hause abhaut und da diesen Wolf sieht und das ist schon sehr creepy und er hat das sehr, sehr gut gelesen und dementsprechend hatte ich erstmal Angst. Und irgendwann kam man dann drauf, dass es eben der dritte Teil war und dann habe ich die Bücher bekommen und dann ging es los. Da will ich noch kurz einhaken, weil du gesagt hast, wegen dem Rufus Beck, das Problem bei mir ist einfach, ich komme mit Hörbüchern generell nicht klar. Also es liegt nicht jetzt unbedingt bei mir auch. Rufus Beck, sondern es ist einfach, vor allem wenn ich das Buch vorher selbst gelesen habe, habe ich einfach ein großes Problem damit, weil ich dann in meinem Kopf schon die ganzen Stimmen so festgelegt habe, wie ich sie mir vorstelle und die ganzen Charaktere und alles. Und zum Beispiel bei den Harry Potter Hörbüchern ist es ja so, dass Snape irgendwie so ein, ich weiß nicht, wie ich den Dialekt einen osteuropäischen Einschlag hat. Ja, und das kam mir halt einfach nie in den Sinn beim Buchlesen, dass er so sprechen könnte. Und deswegen ist nur ein Beispiel, es gab dann noch mehrere Stimmen in dem Rufus Beck Büchern, wo ich mir einfach gedacht habe, nee, das ist nicht der Harry Potter, der in meinem Kopf damals immer passiert ist und wie sich das abgespielt hat und deswegen konnte ich mir die Hörbücher einfach nicht anhören. Bei mir ist das ähnlich, aber ich weiß nicht, hast du Hörbücher generell schon mal so gehört? Ich habe es oft probiert, aber ich werde einfach nicht warm damit. Bei mir ist das nämlich auch so, ich hatte nie Hörbücher. Ich lese ein Buch selbst, wenn ich es lesen will. Genau. Und ich habe jetzt für diesen Podcast versucht, den ersten Teil von Harry Potter gelesen von Rufus Beck zu hören. Und der spricht mir viel zu langsam. Das ist einfach meine Gedanken, damit dieser Lesefluss passiert und damit dein Kopfkino auch so funktionieren kann und damit ich in die Welt einsteigen kann. Das Tempo muss irgendwie schneller sein als das, was Rufus Beck gelesen hat. Aber ich glaube, bei Hörbüchern kann man auch manchmal das Tempo verändern. Ja, wenn du sie am Ende hörst, sowieso. Du brauchst ja nicht. Hat er dann eine Mickey-Maus-Stimme? Vor allem, es kann in dem Fall ja auch daran liegen, dass du schon weißt, wie es weitergeht. Eben, das ist das, also, glaube ich. Weißt, okay, darauf wollte ich gerade hinaus. In drei Szenen passiert das und das. Warum liest du nicht schneller? Eben, das ist das. Ja. Ich glaube, das diese Ungeduld, die ein bisschen mitspielt. Genau. Und zweitens, ich glaube, da kommt es ganz groß darauf an, wie man da als Erste mit dem Berührung gekommen ist. Also bei mir war das eben das Erste. Und es kann gut sein, dass es mich, wenn ich erste Bücher gelesen hätte und dann das Hörbuch gehört hätte, dass es mir ähnlich gegangen wäre wie Mickey oder eben wie Bea. Aber so ist es halt, war es eben einfach meine erste Berührung damit und hat das alles sehr, sehr gut getroffen auch. Und dann, ja, das verstehe ich auch. Also die erste Berührung mit irgend so einem großen Thema, sei es jetzt Harry Potter, sei es Star Wars oder irgendwas, ist einfach immer die prägendste, eben. Ganz klar. Und auf jeden Fall war es aber bei mir dann so, habt ihr durchgängig alle Bücher zum Release dann gelesen? Nee. Ja, doch. beziehungsweise nein, das vierte halt. Ja, doch. Nein. Das vierte. Und dann habe ich die ersten drei nachgelesen. Also ich habe die ersten drei gelesen, damit ich fürs vierte zum Release genau, beziehungsweise dann zum ersten Harry Potter Film, weil das Neueste war und ich wollte von hinten anfangen, da waren die ganzen Spoiler-Bitches. aber ich habe dann, glaube ich, das fünfte auch gar nicht gelesen damals. Gar nicht, nie? Bis heute? Nee, ich habe das irgendwann nachgeholt. Ah, okay. Aber das letzte Buch habe ich nie gelesen. Habe ich nicht gelesen. Habe ich nicht gelesen. Also ich habe 1, 2, 3, 4 hintereinander damals und dann das fünfte nachgeholt, als ich irgendwie 18 war. Mhm. Und den Rest dann aber auch nicht mehr gelesen. Das Problem war nämlich, dass mir da die Filme zuvor gekommen sind. Verständlich. Und da war halt die Motivation, dann das Buch nachzulesen, irgendwie entsprechend gering. Vor allem, das war ja dann diese Flut von, da ging es ja im Kino dann richtig los mit so ein bisschen actionlastigeren Filmen, mit auch Superheldenfilmen damals schon und Fernsehserien und so Kram. Mhm. Und da war dann für Bücherlesen nicht mehr ganz so viel Platz. Hast du alle Bücher immer gleich zu Release gelesen? Nein. Bei mir war das so, dass ich tatsächlich, nachdem mir dann der siebte Teil gespoilt, oder stirbt Dumbledore am Ende vom sechsten? Ja. Am Ende vom sechsten, ja, oh, jetzt kommt es zurück. Ich war so beleidigt, dass Dumbledore, oh Gott, das hat dich ganz verdrängt, dass Dumbledore umgebracht wurde, dass ich mich verweigert habe, den siebten Teil zu lesen. Jahrelang einfach, also wirklich, ich gucke mal kurz nach. Wann der siebte Teil rauskam, wann der sechste Teil rauskam. Ich weiß noch, ich habe den sechsten Teil dann so gelesen, als er herauskam. Und den siebten Teil dann wirklich erst kurz vorm Abitur und habe mir den auch in der Schulbibliothek ausgeliehen. Und weißt du mich noch, weil ich damals, weil einer der Lehrer, mit denen ich mich am besten verstanden hatte, war unser Geschichtslehrer und der war Geschichte- und Deutschlehrer und hat mich am Gang getroffen und meinte so, leihst du dir ein Buch für deinen kleinen Bruder aus? Nicht so, nee, ist für mich. Und ich dachte am Anfang, er verarscht mich jetzt. Und er meinte dann aufrichtig, finde ich cool. Und wirklich so ein bisschen anerkennen. Und deshalb weiß ich noch, dass ich das erst so mit 18, wenn nicht sogar erst 19 gelesen habe. Ich guck mal kurz. Okay, das Buch ist 2007, der sechste Teil des Buches ist 2005 erschienen. Die Frage ist nur, bei Wikipedia steht, ob es die deutsche oder die englische Ausgabe war. Aber ich glaube, so spät dann, also bei den späteren Teilen kamen die relativ zeitnah. Maximal ein paar Monate. Ja, genau, ich 16. Juli 2005 Englisch, 1. Oktober 2005 Deutsch. Genau. Und ich war vier. Ja, dann habe ich tatsächlich irgendwie 3 oder 4 Jahre, nachdem der siebte Teil erschienen ist, erst das Buch gelesen. Nee, bei mir war es so, dass ich eigentlich alle Teile hatte selber, bis zum sechsten Teil und den siebten aber bis heute den nie. Den besitze ich auch immer noch den, nicht. Den habe ich noch nie gehabt, aber. Gleich auf die Amazon-Wunschliste. Es war dann bei mir so, dass ein Kumpel von mir den auf Englisch hatte. Und ich dann irgendwann beschlossen habe, ja, irgendwann will ich wissen, wie es endet. Mhm. Und zwar noch bevor der Film dann, oder bevor ich den gesehen habe. Ich weiß nicht, ob er damals, als ich es gelesen habe, dann schon erschienen war. Aber auf jeden Fall habe ich den siebten Teil dann anders als die davorgehenden auf Englisch gelesen. Hm. Genau. Okay. Mir fällt da gerade eine Geschichte ein, ja, zu meinem vierten Teil. Erzähl sie. Ich habe 1, 2 und 3 geschenkt bekommen von meinen Eltern. Und Teil 4 war damals so neu, das war irgendwie ausverkauft oder so. Und ich habe das von unserer Nachbarin, von meiner damaligen besten Freundin ausgeliehen. Gab es Bücherengpässe, das muss man sich mal überlegen. Das ja, ist jetzt krass. Wieder. Ja, wir hatten nur eine Buchhandlung, also ich komme vom Land. Da gab es gleichzeitig wahrscheinlich noch irgendwie Milch und Eier zu kaufen. Aber so viel auch zum Thema Release-Partys, also sowas gab es da einfach nicht. Ja, verständlich. Und ich habe das Buch von dir ausgeliehen und ich habe es natürlich verschlungen. Ich bin damit auf Urlaub gefahren und so. Und es war halt, der vierte Teil war ja dieser fette Schinken. Das war der erste, der richtig das fett stimmt, war. Das vierte. Und dann wurden sie noch immer dicker. Wow. Genau. Ja, ich wow. Sie hat ja nicht fettes Teil oder so gesagt. Aber ich habe ihren Blick gesehen, als sie fetten Schinken gesagt hat. Weil ich habe versucht, Worte zu finden, die sich nicht draufhin auslegen lassen. Okay. Aber das spielt positiv mit rein, dass du Vegetarierin bist, wenn du sagst, du hast einen fetten Schinken verschlungen. Das einzige Buch. Okay, egal. Das einzige Buch, das ich wirklich fetter Schinken nenne, ist diese rote Edition von Herr der Ringe mit allen Büchern. Oh ja. Den habe ich nämlich auch dabei. Ja, das ist auch wirklich der fette Schinken. Das ist auch super Schlimmes an so dicken Büchern, wo ich als prätentiöses 13-jähriges Ich grandios gescheitert bin, war Umberto Eco, der Name der Rose. Es war auch so. Ich habe jetzt kurz gewartet, ob wir wirklich noch über Bücher reden oder über wow! Bücher. Migi. Sorry. Ballische Fixation. Nee, okay. Ich habe das Buch von dir ausgeliehen und ich habe das halt verschlungen, wie gesagt, mit auf Urlaub gefahren und so. Und irgendwie bekam das Cover einen Riss. Also ich habe quasi den Deckel unten so abgerissen, ungefähr so 10 Zentimeter tief. Und ich habe mich so dafür geschämt. Das Ding ist, Entschuldigung, warst du noch nicht fertig, bitte. Ich habe es ihr nie zurückgegeben. Macht so tief besser. Ist total kacke, aber ich dachte, ich kann dir nicht das kaputte Buch zurückgeben. Ist total scheiße. Es hat ja auch irgendwie eine Widmung von ihren Eltern. Oh. Und so. Fuck. Oh. Die hat es bis heute, vielleicht wäre dieses neue Harry Potter Buch meine Chance auf Wiedergutmachung. Ich könnte ihr das neue Buch schenken und einfach nur so irgendwie an ihre Eltern zu Hause schicken. Einfach so, ich habe da noch dein Buch. Ja. Aber ich spekuliere darauf, dass sie es vergessen hat, weil die war damals irgendwie 8. Ich habe damals auch in dem Alter einer Freundin ein Harry Potter Buch geliehen, habe es nie wieder bekommen, ich weiß es heute noch. Eileen, wenn du das hörst, hast du sie dafür? Bitch. Oh. Sorry, Sophie. aber ich hatte das auch mal mit einem geliehenen Buch, das war von einem der besten Freunde von meinem Dad, mit dem habe ich auch heute, also was heißt, habe ich heute noch Kontakt, ist jetzt nicht so, als würden wir alle ein paar Monate telefonieren, sondern ich sehe ihn halt hin und wieder, wenn ich bei meinem Dad bin. Der hat mich in ein anderes Universum, das ich bis heute sehr, sehr liebe, eingeführt. Das ist, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, in das Captain Blaubeer-Universum, das Buchuniversum. Ja, ja, das hatten wir. Und das hat er mir damals geliehen, das Buch. Und ich hatte eben die Angewohnheit als Kind, dass ich die Bücher überall mit hingenommen habe und überall gelesen habe, ganz egal wo. Auch wenn irgendwie am Spielplatz oder so, dann war ich so dieses... Beim Schaukeln. Kein Scherz. Wirklich? Wirklich? Okay. Ich war halt warum so, ist das lustig? Dieses Außenseiterkind, das halt irgendwie am Spielplatz alleine mit einem Buch da saß. Ich finde das 10-mal sympathischer als alles andere. Ja. Okay. Sonst würden wir, glaube ich, jetzt nicht hier sitzen, wenn wir nicht alle so... Nichts Schlechtes rausgekommen wären. Ich weiß mich noch wegen deiner Frage zu der Schaukel, dass ich gerade auf einer Schaukel saß und dann habe ich versehentlich, dass es mir was Ähnliches passiert wie dir, dass eben der Rücken eingerissen ist. Mhm. Ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und mein Papa war so, das ist nicht dein Buch. Oh Gott, pass doch auf. Und ich habe es ihm dann zurückgegeben und was ganz witzig ist, also ich glaube, das... Nee. Egal. Witzig ist es wahrscheinlich nur für jemanden, der auch ihn kennt. Der Freund von meinem Dad heißt Jan, weil Jan und Janine und so. Und es ist halt deshalb ganz cool. Ich mag den Menschen sehr gern, weil ich den halt wirklich kenne, seitdem ich quasi auf der Welt bin. Und wir uns auch heute noch sehr gut verstehen. Und das halt so ganz, ganz nett ist, wenn man halt so zurückblickt und immer wieder jemanden im Leben hat. Und auf jeden Fall habe ich ihm dann das Buch ganz, ganz reumütig zurückgegeben und meinte so, ja, aber es sieht halt jetzt ein bisschen aus, weil ich hatte es überall dabei und es ist ein bisschen kaputt. Und er meinte so, ja, es ist ein Buch, es gehört gelesen, dafür ist es da. Und das ist sowas, was ich bis heute habe, auch du mit deinem komischen Fable von wegen keine Buchrücken knicken. Das ist so, oh so, mein Gott, fuck it, es ist ein Buch, es ist nee, dafür da, um gelesen zu werden. Ich hasse Bücher, die so gebunden sind, dass der Buchrücken so fest ist. Manche Taschenbücher haben auch die Klebebindung bis so 3 Millimeter rein ins das Buch. Stimmt, ja. Und du kannst nicht das ordentlich stimmt, lesen, ohne dass du das, sterbst da. Das ist doch. Da verstehe ich es aber, weil ich auch, da kommt dann wieder der innere Monk zum Vorschein, weil ich keinen Bock hätte, dass die Seite einfach rausfällt und ich dann die Seiten sortieren muss. Ja, das kann auch passieren, aber vor allem du hast dann ja am Buchrücken diesen Knick und bei diesen Taschenbüchern, die so viel Klebebindung haben, ist das dann wirklich ein Knick. Also das Buch stimmt, bleibt ja, für immer auf dieser Seite so ein bisschen das offen. Stimmt, ja. Das geht einfach nicht. Das sind dieselben Monster, die Eselsohren als Lesezeichen machen. Das verstehe ich auch absolut nicht. Gibt es den Ausdruck Eselsohren in Deutschland? Ja, natürlich. Ich überlege nur gerade, ob ich das gemacht habe. Ich glaube nicht. Ich hab mir vorher ich irgendwo halt anders alles was rausgerissen. Irgendwas hergenommen als Lesezeichen. Aber am besten waren die Bücher, die einfach so ein Band hatten, wie eben zum Beispiel das Rote Herr der Ringe Buch. Mhm. Harry Potter hatte so das Harry Potter nicht? Nee, Harry Potter hatte es nicht. Das Herr der Ringe Buch. Das Herr der Ringe Buch hat 3 oder 4 von denen. Genau, richtig. Da gab es bei dem Roten hat es 2 Bänder, ein rotes und ein goldenes. Ah, genau. Und dann gab es noch das Hobbit Buch, das hatte ein blaues und ein goldenes. Und das Silmarillion Buch hatte ein grünes und ein silbernes. Harry Potter. Ja, Harry Potter. Falsch. Ja, ich glaube, jetzt haben wir da eh schon sehr, sehr viel rumphilosophiert. Dann gehen wir einfach mal zum ersten Teil, oder? Wie war das überhaupt so? Ja, das ist finde ich, noch eine recht gute Frage. Ich bin heute hervorragend vorbereitet, wie ihr merkt. Streber. War das so, dass ihr von Anfang an gleich so Feuer und Flamme dafür wart? Oder war das eher so, muss ich mir erstmal anschauen, ob das wirklich cool ist? Und noch so ein bisschen Skepsis nach dem ersten Teil, also nach der ersten Erfahrung? Also Skepsis hatte ich einfach keine, weil zu dem Release vom ersten Film gab es doch in London dieses Event am King's Cross mit dem Zug. Ja. Und ich habe das im Fernsehen gesehen und ich war völlig aus dem Häuschen. Ja. Holy shit. Und dann habe ich eh die Bücher gefressen, eins nach dem anderen. Ich war so, wann kommt das nächste, wann kommt das nächste? Und wann kommt endlich mein verfickter Brief aus Hogwarts? Er kam nie. Ja. Ja, nee, der kam nie. Das ist ziemlich kacke. Ja. Aber es war bei mir auch genauso. Also ich war auch ab dem ersten Teil komplett angefixt und wollte immer sofort das nächste Buch lesen und haben und alles dazu. Ja, und jetzt überleg mal, wie es mir gerade geht. Ich habe mit dem neuen Buch schon angefangen und statt es zu lesen, nehmen wir auf. Ja, scheiße. Du musst jetzt mit uns hier sitzen und über Harry Potter reden. Ja. Also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen gerade. Richtig kacke. Okay, und ich fange jetzt auch gleich mit dem ersten Teil an, weil das Schöne nämlich ist, wie der erste Teil beginnt. Wir alle wissen, wie der erste Teil beginnt. Das erste Kapitel heißt Der Junge, der lebt. Oh Gott, so schlimm. Das Ding ist, ich weiß, dass halt einfach so tatsächlich ist. Nicht so, jetzt müsste ich das nachgucken. Sie liest gerade. Das Schönste an der ganzen Sache ist, Harry Potters, also, oh Gott, okay, es passt nicht zusammen. Okay, Harry Potters Eltern sind in der Nacht von Halloween gestorben und wir alle wissen, dass es ja dann noch einen Tag gedauert hat, bis er zu den Dursleys kam. Das heißt, natürlich wissen wir das. Natürlich wisst ihr das. Absolut. Alle wissen das. Weil im Kalender rot markiert. Professor McGonagall den ganzen Tag die Dursleys quasi als Katze beobachtet hat. Weil es geht ja damit los, dass der Vernon durch den Tag geht und pipapo und man dann... Miauts, genau. Sorry. Okay. Das heißt... Ich stelle mir Hagrid gerade als Wing genau vor. Ich meinen Moment halt die Presse. Sorry. Das heißt, und eben am Tag, nachdem quasi der erste Tag bei den Dursleys irgendwie so beschrieben wird, wird Harry Potter zu den Dursleys gebracht. Das heißt, es ist in der Nacht von dem 1. November auf den 2. November. Und am 2. November ist was? Wow. Weiberfastnacht. Mein Geburtstag. Ist da nicht dieses Blocksberg-Ding? Ich habe keine Ahnung. Bitte? Bibi Blocksberg. Am 1. November ist die kleine Hexe. Ach, Hexen, stimmt, da war was. Jetzt klingelt es. So. Okay. Aber gut, jetzt wissen wir auch, wann wir auf den Wunschzettel schauen müssen. Es ist wunderschön, oder? Happy Birthday! Können wir das kurz feiern, wie schön das ist? Ja, das ist wirklich, also... Das ist wirklich nice. Ja. Wow. Aber wie ist das eigentlich, wann hat Harry Potter in echt Geburtstag? Am 31. Juli 1980. Genau. Und du hast? Am 2. November. Mhm. Hm? Was? Es geht ja um die Nacht, in der Harry ja um zu die den Nacht. Dursleys kam. Genau, es geht ja um die Nacht, in der der erste Teil startet. Und das ist eben am, welchen jetzt? Aber nicht im selben Jahr, oder? Nicht im selben Jahr. Nein. Natürlich, nein, natürlich nicht. Dann wäre Janine ganz schön alt. Das stimmt. 36. Ja. 35. 36. Hatten wir vorhin schon mal. Das stimmt. Ja, zum Glück machen wir alle nichts mit Zahlen. Ja, oh. Gott sei Dank. Oh. Oh. Ach, ich mache ja doch was mit Zahlen. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ja, Statistik zählt ja nicht dazu. Nee. Oh, unangenehm. Okay. Ja. Es der erste Teil. Was ist los? Er kommt zu den Dursleys, die Dursleys sind ganz schlimm zu ihm. Und was ich so schön finde, ist, wie gleich im ersten Teil Dinge aufgezeigt werden, die für später wahnsinnig wichtig sind und wo sich dann der Kreis letztendlich auch schließt. Das stimmt. Eben alleine schon diese eigentlich relativ banale Szene. Und da das ist was ich mich die ganze Zeit frage, ob es was ist, wo J.K. Rowling interveniert hat. Huch. Oder ob es was ist, also wo sie eben gesagt hat, hey Leute, das müsst ihr mit reinnehmen, diese Szene mit der Schlange im Zoo. Weil eigentlich ist das etwas, was für die Handlung, zumindest für den ersten Teil, nicht wichtig ist. Es treibt die Handlung nur de facto gar nicht voran, weil die Dursleys sind immer scheiße zu ihm und sind auch danach scheiße zu ihm. Also vielleicht noch einen Ticken mehr. Dudley ist vielleicht ein bisschen eingeschüchtert, aber richtig eingeschüchtert ist er dann auch erst später, wenn Hagrid kommt. Und es ist eigentlich nur drin, weil er ja ein Parsel ist. Du redest jetzt aber gerade vom Film, oder? Nee, ist ja im Buch auch. Ja, nee, aber ja, aber dass die Szene mit drinnen ist. Das macht sicher. bringt mich auf was ich auch noch ansprechen wollte für den Film, vor allem beim ersten. Ich finde es sehr, sehr cool, wie sehr Einfluss Joanne K. Rowling hatte bei dem Film. Aber hier ist jetzt die Frage, ob das Produzententeam von Haus aus gesagt hat, hey, wir nehmen diese Szene mit rein. Man hätte sie auch rauslassen können, das theoretisch. Stimmt. Oder ob sie gesagt hat, obwohl zu diesem Zeitpunkt die späteren Teile, in denen das wichtig wurde, noch gar nicht da, ja doch, stimmt, im zweiten Teil wird es, doch stimmt, im zweiten Teil wird es schon wichtig. Ja, im zweiten Teil. Aber das ist halt die Frage. Vor allem, man muss auch sagen, Joanne K. Rowling hatte ja, auch wenn die Bücher noch nicht erschienen waren, die ganze Geschichte schon fertig im Endeffekt. Das ist super krass. Weil es gibt ja auch, das ist eine kleine Trivia zum ersten Teil, beziehungsweise zur Besetzung. Joanne K. Rowling hat sich persönlich für Alan Rickman entschieden als Schauspieler und hat ihm, bevor sie den ersten Teil gedreht haben, schon die komplette Background-Story zu Snape erzählt, damit er weiß, wie er das auch im ersten Teil schon zu spielen hat. Was eigentlich echt krass ist. Ja, das ist eben was ich mich dann damals auch gefragt hatte. So, wusste er das? Weil anders kannst du ja diese Figur nicht spielen, wenn du nicht gewusst. Alles... Er hat es vom ersten Teil weg gewusst. Also sie hat ihm auch... Vor allem ja als Einziger. Wirklich Pippi in den Augen. Das weiß ich nicht, ob es bei ihm als Einziger so war. Aber also für die Story Snapes wusste es er als Einziger. Da wusste kein anderer. Ja, aber dann dachten ja wahrscheinlich die Kids damals beim Dreh vom ersten Teil wirklich erst das Arschloch. Oh Gott, das ist so... Oh. Also ich kriege da auch sofort Gänsehaut, wenn das ich drüber rede. Das ist mega schlimm. Ja, und das Geile ist ja wirklich... Wie das Joanne K. Rowling nach wie vor macht. Also wenn man sich heute auf Pottermore ansieht, wenn man da heute auf die Homepage geht, nebenbei bemerkt, eine der schönsten Homepages, die es überhaupt jemals in existence. Die neue Version jetzt. Ja, also wirklich wunderschön gemacht, wo sie ja auch laufend neue Sachen raufstellt. Ja. Eben wie sich die Zauberei im frühen 20. Jahrhundert 20. und 21. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, oh wow, eben in Nordamerika und in Südamerika entwickelt hat. Und das ist halt super krass. Und sie hat ja auch zu jedem Charakter, der im Film vorkommt, so Kurzbiografien geschrieben. Mhm. Also natürlich keinen ausführlichen Lebenslauf, aber eben so eine Kurzzusammenfassung, woher kommt die Person, was treibt sie an, wie sind die alle miteinander verwandt. Es gibt ja im Endeffekt einen ganzen Stammbaum auch der Potters, bis irgendwohin zurückgehen und wo auch anscheinend belegt ist, dass Harry Potter ganz, ganz, ganz, ganz, ganz entfernt mit Tom Riddle verwandt ist. Ja. Ganz kurz, bevor wir uns auf den ersten Teil stützen, eine Frage, weil ich jetzt mir nicht mehr sicher bin, ob das wirklich so war oder ob ich mir es nur so zusammendichte im Kopf. War es so, dass die Harry Potter-Geschichte davor einfach eine Gute-Nacht-Geschichte für ihre Kinder war? Oder schon, oder? Doch, ja. Sie war doch irgendwie arbeitslos und hat in einem Café angefangen, das zu schreiben und die hatten total wenig Geld und ursprünglich, glaube ich, hat sich für ihre Kinder geschrieben. Gut, nur dass ich's richtig... Das war zumindest damals die Story, die promoted wurde. Genau, richtig, so habe ich es nämlich auch noch im Kopf. Ich weiß nur nicht genau, ob es stimmt. Also, ich kenne die Story auch so. Okay, gut. Okay. Wenn heißt aber jetzt auch nicht, dass es stimmt. Ja, aber dann sind wir wenigstens zwei Dumme und ich sitze nicht allein da und sage irgendwas komplett Falsches, sondern du stimmst mir zu. Immer gern. Wir sind beide dumm, wenn es falsch ist. Ich weiß es nicht. Aber gut, das war nur meine kurze Frage, bevor wir mit dem ersten Teil richtig anfangen. Ja, also ich denke, wir haben schon richtig angefangen. Sorry, dann war es zu spät. Ist doch völlig okay. Toll. Und ich weiß noch, dass das Krasse ist und ich finde, das ist das, was Harry Potter immer ausgezeichnet hat, eben wie Bea auch vorher schon gesagt hat, dass man mit der Figur so mitgewachsen ist. Ja, dass das man stimmt. Eben immer ungefähr im gleichen Alter war und da auch wirklich alles so schön mitverfolgt hat und wirklich mitgefiebert hat und die Dursleys aus pur tiefster Überzeugung heraus gehasst hat. Ja. Und das war alles so schön gemacht und auch wie sie mit Sprache gespielt hat. Und ich weiß es, also ich muss ehrlich zugeben, ich habe die englischen Originalversionen nur zum Teil gelesen, habe sie auch nicht im Kopf. Aber zumindest in meiner Auffassung, auch wenn ich mir heute die Hörbücher nochmal anhöre, wirkt es zumindest sehr, sehr gut übersetzt. Also ich habe keinen Direktvergleich, aber da ist es zumindest, also ich hätte da bisher keinen Kritikpunkt gefunden, keinen direkten. Nee, ich auch absolut nicht. Und das ist natürlich, ich denke auch, dass das Schöne daran ist halt, dass man da direkt mit reinkommt, eben mit so, ja, 10, 11, 12, 13 Jahren, ja, 13 vielleicht schon nicht mehr, aber eben so 10 bis 12, wo man vielleicht so die ersten, wo dann so die ersten Konflikte mit den Eltern aufkommen und man sich, oder zumindest irgendwie das projizieren kann mit den Dursleys und dann eben so diese Erlösung mit Hogwarts kommt. Und das ist, es war einfach alles so schön gemacht, sei es eben im Buch oder im Film, und wie großartig das auch umgesetzt war mit den einzelnen Charakteren und mit Ron und Hermine. Ich meine, die beiden waren natürlich im ersten Teil am Anfang noch krass überzeichnet. Klar. Und auch wie du die Entwicklung eben siehst, wie es ja auch oft bei Kindern im Alter, ich sehe es jetzt bei meinem Bruder, der jetzt dann 15 wird, wie das immer feiner, wie sich Charakterzüge immer feiner herausentwickeln, also eben, dass Hermine am Anfang ganz, ganz krass und halt relativ auf wenige Charakterzüge beschränkt war und sich das dann immer weiter verfeinert, ist einfach großartig gemacht, meiner Meinung nach. Das stimmt. Und vor allem auch, dass teilweise, ich sage jetzt mal, Alltagsprobleme, kommt nicht ganz hin, weil sie sind halt trotzdem Zauberer und Hexen. Eben. Aber dass so Schulprobleme auftauchen, halt dann auch in dem Alter selbst hatte, also wir zumindest, und deswegen auch wieder noch ein Punkt da ist, wo wir einfach sagen, okay, damit kann ich mich irgendwie identifizieren, damit komme ich besser rein. Deswegen glaube ich auch, dass es für uns zugänglicher war als vielleicht für ein bisschen Ältere dann noch. Ja, eben. Aber das Ding ist, jeder Mensch ist irgendwann durch diese Schulprobleme oder durch diese First Crush und so. Ich glaube auch, deswegen hat Harry Potter einfach besser funktioniert als viele andere Dinge, die auch so Magician-Stuff thematisieren. Ja, das stimmt. Ja. Es ist eben so nah an der Lebensrealität eigentlich angelehnt. Und trotzdem hat es so diese Faszination von einer Wunschprojektion, von diesem, es ist einfach so eine krasse Fantasiewelt, so eine ganz andere Welt, ohne eben komplett, das ist zum Beispiel immer ein bisschen mein Problem mit Herr der Ringe gewesen, dass ich da einfach nicht so den Bezug zu hatte. Das hat mich interessiert, ich habe die Bücher gelesen und fand auch die Filme damals cool, aber es ist halt, das ist jetzt nichts, wo ich mich nochmal so reinfuchsen könnte tatsächlich. Aber ich glaube, das ist auch einfach dieses Setting. Bei Herr der Ringe und bei vielen anderen diesen Fantasy-Romanen bist du von Beginn an in einer Fantasy-Welt und alles drin ist für die Charaktere in dieser Welt schon als gegeben und normal. Und deswegen funktioniert es bei Harry Potter so viel besser für viele, weil er das ja auch so erfährt wie der Leser. Er denkt ja auch ursprünglich, er ist ein normaler Mensch. Genau. Ja, eben. Und kommt dann genauso rein, wie eben auch der Leser mit ihm reinkommt. Ja, das stimmt. Und es ist nicht einfach so, du bist jetzt in dieser Welt und das sind Hippogreife und das sind Zauberer, sondern du lernst es ja mit Harry. Das stimmt. Das ist und, eben, ja, Entschuldigung, ja. Weil du gerade den Vergleich eben mit Herr der Ringe gezogen hast, das ist auch einfach das große Ding, weil Herr der Ringe eigentlich dann zeitgleich teilweise im Kino lief. Eben. Und das einfach die zwei großen Fantasy-Dinge waren in der Zeit und Herr der Ringe aber einfach eben ein komplettes Universum war, das nie mit der Realwelt in Berührung kam und man da auch nie so den Bezug aufbauen selbst konnte. Selbst Orlando Bloom sah im echten Leben nie so gut aus wie in Herr der Ringe. Für mich war aber in der Zeit, wo die Filme dann langsam rauskamen, da, ich glaube, das war um den Dreh rum, wo Teil 5 verfilmt wurde. Ich glaube schon, Da war gerade Hochzeit von Herr der Ringe-Filmen. Ja, das kann gut und sein. Da war ich eher auf der Herr der Ringe-Seite, weil es irgendwie halt Erwachsene war, keine Ahnung. Ich habe das Harry Potter schon auch angeguckt. Mhm. Aber ich war da eher fasziniert von Herr der Ringe. Ging mir damals aber auch so, ja. Vor allem in Teil, ist nicht Teil 5 oder Teil 6, ist, wo auch dann in der Muggelwelt unter Anführungszeichen dieser Terrorismus durch Todesser und so passiert. Und da mochte ich dann irgendwie Herr der Ringe lieber. Dass es eben so Fantasy war und nicht echt. Herr der Ringe, die Filme 2001, 2 und 3. Ja, das passt genau. Mhm. Da kamen genau 1, 2, 3 auch von den Harry Potter Filmen. Ja, war ziemlich, war zeitgleich. Genau. Aber mich hat Herr der Ringe nicht so, also schon. Das Ding bei, die Faszination mit Herr der Ringe war vor allem die, wie du gerade sagtest, dass man eben dachte, es wäre erwachsener und so da schon so ein bisschen in dieses Pubertäre reingerutscht ist mit nach außen hin bin ich vielleicht nicht mehr so ganz Harry Potter, sondern eher Herr der Ringe, weil das ist erwachsen. Ja, genau, das war damals irgendwie so. Aber insgeheim war es halt trotzdem. Liebe ich immer noch Harry Potter. Ja, genau. Ja. Und nach außen war es halt vor allem Herr der Ringe, weil das haben auch die Erwachsenen geguckt. Und das hat einfach nicht jeder Erwachsene gleich als kindisch abgetan. Und ja, das stimmt. Es war halt gruselig. Und, und ich weiß auch noch ganz genau, wie wir, wie ich damals den ersten Teil von Harry Potter und der Steine Weisen im Kino gesehen habe. Im ersten Teil. ja, den ersten Harry Potter Teil eben Kino gesehen haben, da war ich eben mit meinem Cousin und meiner Tante und ich glaube mein Dad war dabei und ein guter Freund von meinem Cousin, der auch so semi mit uns aufgewachsen ist, also ich kenne ihn halt seitdem er klein ist, und das Ding war, der war damals ganz, ganz krass allgemein in dieser, ja, in dieser Polo-Pubertät-Phase, so von wegen, er ist zu cool für alles und er musste dann das Kino verlassen, weil es ihm zu gruselig war. Beim ersten Teil? Ja. Oh, Mann. Ja. So, wo dann Quirrell sich umdreht und hinten das Gesicht. Der Jumpscare ist so ein bisschen. Ja, und eben das Gesicht von Voldemort hinten drin hat, und das hatte mir dann schon sehr leid. Weil du gerade Voldemort sagst. Ja, das habe ich heute auch. Ich sage bis heute in meinem Kopf Voldemort. Weil ich auch. Damals einfach noch kein. Ich konnte das einfach nicht richtig aussprechen und deswegen war es für mich immer Voldemort. Es ist für mich immer noch Voldemort. I'm sorry. Mit denen. Es ist ganz leise, ja, weil es ist ganz leise. I'm not confident. Aber ich sag's irgendwie immer noch. Nee, für mich ist es, keine Ahnung. Das Ding ist aber, das Ding ist auch wieder so sehr überheblich. Aber wir hatten das letztes Mal in der Endtime Late Night, weil der Dominik auch immer Janine sagt. Und dass sehr viele sagen, die Hochdeutsch sprechen. Und dann sagen, ja, es ist ein Dialektding, dass das ausgesprochen wird. Und das Ding ist aber, ich vergesse das dann immer zu argumentieren, weil es mir in dem Moment einfach nicht einfällt. Aber das Ding ist tatsächlich, es ist sch, weil es aus dem Französischen kommt. Ja. Weil es einfach ein französischer Name ist. Und im Französischen würde niemand sagen Janine. Das ist wie Bonjour. Genau, es ist genau richtig. Es sagt auch niemand Bonjour. Das ist wie Journalismus. Ja. Oder so. Ach, halt ey, jedes Mal in der Lehrveranstaltung an der Uni, ich könnte so kurz, die Lehrveranstaltung heißt Journalismus und der Lehrveranstaltung heißt es sagen Journalismus. Und du sitzt einfach drin und denkst, boah, ich. Da und daher kam halt schon so ein bisschen diese Affinität auch für das Französische und deshalb habe ich es halt immer Voldemort ausgesprochen und dann kam auch das noch mit den Hörbüchern dazu, dass er es genauso ausspricht. Ja, wird. Ja, klar. Und deshalb habe ich das immer so im Kopf, wie wird es denn im Film ausgesprochen? Ich glaube, mit dem. Ich habe gerade eine Mücke durch meine Hose gestochen. Als hätte ich noch nicht 1000 Mückenstiche. Oh, oh. Ich glaube aber auch, dass es im Film nicht Voldemort, sondern Voldemort ausgesprochen wird. Ich glaube auch. Hat dann natürlich bei mir noch mehr dazu beigetragen, sicher, weil sicher. Ich natürlich die Hörbücher einfach nicht gehört habe. Und es in meinem Kopf immer schon so war aber und in den Filmen auch. Aber es ist witzig, wie das so viel ausmacht. Ja, vor allem, wir reden da jetzt sicher schon 3 Minuten drüber, wie man den einen Namen ausspricht. Ja. Also man merkt, es ist bei uns einfach ein wichtiges Thema. Ach kaum, deshalb machen wir nicht mindestens 2 Podcasts. Ach ja, übrigens, es werden mehrere Podcasts natürlich, nur so am Rande. Wir teilen das auf, weil wir uns definitiv nie wieder so ein krass großes Thema auf einmal aufböden werden. Batman. Also wir sitzen hier heute keine 4 Stunden. Nein, und werden das deshalb aufteilen, haben uns wieder ungefähr ein Zeitlimit gesetzt und werden dann einfach gucken, wie weit wir kommen. Und ja, je nachdem, wie sehr in dem Thema drin seid, ist es gut für euch, weil wenn ich mir jetzt die Zeit angucke, wie weit wir fortgeschritten sind, werden es mindestens 3 Podcast-Teile. Wenn ihr das nicht mögt, dann tut es mir leid, aber dann habt ihr halt Pech gehabt. So. Aber ich glaube, dass es dann später umso schneller geht, weil es ja jetzt vor allem um die persönlichen Erfahrungen ging. Klar, und, sicher. Ja, okay, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber was ich jetzt kurz einwerfen möchte, was mein grandioser Vorschlag war, der bisher niedergeschmettert wurde in dieser Runde oder zumindest nicht mit Begeisterung entgegengenommen wurde, dass man sich das Harry Potter Trivial Pursuit kauft und ach, das dann gemeinsam spielt, vielleicht auch streamen. Und Miki meinte, nein, ich mag kein Trivial Pursuit. Nein, da habe ich keine Lust drauf. Okay. Lass mich das erklären. Migi gewinnt immer, wenn wir irgendwas spielen. Migi sieht sich verlieren. Oh, snap! Ist dir das noch nie in den Sinn gekommen? Bitch! Darum geht's aber tatsächlich. Aber das Ding ist halt, da mutierst du zu Migi, weil du bist da besser als wir beide zusammen. Aber das Ding ist halt... Dürfen wir im Team gegen dich spielen? Moment, das Ding ist halt auch, ihr könnt euch ja auch vorbereiten. Ja. Oh. Klar lerne ich für Trivial Pursuit. Wir hätten das für einen Urlaub kaufen können. Ja, jetzt ist es auch zu spät. Nein, ich guck mal. Ich guck mal, wie schnell das bei mir sein kann. Redet ihr mal, ich guck mal, wie schnell das geht. Ich habe noch eine Story zum Kino-Erlebnis für den ersten Harry Potter-Teil. Das ist gut. Ich war nämlich da, wie gesagt, ich komme vom Land und das war in Bischofshofen. Bischofshofen ist eine super kleine Stadt. Das kostet nur 9 Euro? Ich kaufe es 10-mal. Und ja, die haben ein Kino, das war das einzige Kino im Pongau, glaube ich. Und man muss vielleicht kurz erklären, was der Pongau ist. Der Pongau ist ein Gebiet im Salzburger Land sowie Ober- oder Niederbayern. Entschuldigung aus. Guter Einwurf. Nee, eher so wie die Landkreise. Das ist eher so wie mit den Autokennzeichen zusammenhängt. Ja, das ist viel kleiner. Ja, Landkreise trifft es wahrscheinlich sogar ein bisschen besser. Auf jeden Fall gibt es bei uns in Österreich, vor allem in Tirol, obere Steiermark, Oberösterreich und Salzburg, den Brauch von Krampussen, also Perchten. Ja. Sollte man mittlerweile durch Christoph Walz spätestens, genau. Weiß die Welt, was Krampusse sind. Das Ding ist, es ist nicht immer so lustig, vor allem wenn man ein 11-jähriges Mädchen ist. Also Krampusse prügeln Menschen. Entschuldigung, sind die Assis, die im Sommer sonst an dem Wörthersee fahren und sich dann im Winter in irgend so ein hässliches Kostüm stecken? Ja, Leute, da hast du sicher eine Überschneidung. Und in Bischofshofen war das irgendwie Brauch für die coolen Krampus-Kids, dass die Menschen, die aus dem Kino kamen, abgefangen haben. Oh, wow. Und die Kinotür war nicht ganz schalldicht. Die ging direkt nach draußen vom Saal. Und vor dem Abspann von Harry Potter ging es draußen schon ab. Es gab nur einen einzigen Saal. Mhm. Und es gab nur einen einzigen Ausgang. Ach du Scheiße. Und es war halt irgendwie bei Harry Potter ganz besonders schlimm, weil du bist halt im Ende vom ersten Harry Potter und es ist alles gerade so super schön irgendwie. Und dann waren da draußen diese Krampusse und wir wussten dann wirklich nach dem Film, also es hat mir echt das Ende von meinem ersten Harry Potter Kinoerlebnis total versaut. Wir mussten nämlich dann da raus und es war super kacke. Weil man weiß, wenn du rausgehst, wirst du einfach mal verprügelt. Ja. Wir hatten dann irgendwie das Glück, dass wir relativ spät raus sind, weil vor uns die Menschen aus den ersten Reihen raus sind. Mhm. Und die wurden halt total verprügelt, weil natürlich waren auch total viele Mädchen dabei. Alter. Das ist so ein dummer Brauch. Und deswegen sind wir dann da irgendwie einfach weggelaufen quasi. Sogar wir hatten damals den Vater meiner besten Freundin mit und der hat uns total abgeschimpft vor dem. Wir sind einfach nur zum Auto gelaufen und nach Hause gefahren. Ach, krass. Aber that's that. Harry Potter, Kinotrauma, danke Krampussen. Vielen Dank, Ihre Bestellung wird bearbeitet. Hast du das jetzt wirklich bestellt? Es kostet 20 Euro mehr, damit es übermorgen da ist. 20 Euro? Ja, das gibt es von Hasbro. Ja. Und ich weiß nicht warum, das habe ich jetzt in der kurzen Zeit nicht herausgefunden. Da kostet es 8,45 plus irgendwie 4 Euro Versandkosten, wobei die Versandkosten meist für Deutschland angegeben sind, vielleicht meist nochmal höher. Und da wäre es zwischen, kein Scherz, 2. August und 3. September angekommen, so im cooles Zeitfenster, danke dafür. Und mit Amazon Prime kostet es einfach geradeaus 25, ist das von Winning Moves. Und kommt übermorgen an. Ja, besser. Nice. Wieder gibt es zwei verschiedene Versionen. Ich weiß nicht, ob es zwei verschiedene Versionen sind. Ich habe jetzt nicht herausgefunden, ob es. Es gibt aber generell öfters von verschiedenen Brettspielen neuere Versionen. Das stimmt. Dann ist Trivial Pursuit nicht ein eingetragener Markenname? Ja. Es ist ja aber zum Beispiel auch so, dass Monopoly früher von anderen Leuten herausgegeben wurde als jetzt, weil jetzt zum Beispiel macht es eben auch Winning Moves und es gibt aber zum Beispiel von damals ein altes Pokémon Monopoly zum Beispiel, das war auch noch Hasbro damals und jetzt ist es eben Winning Moves. Krass. Ich glaube, die übernehmen da einfach die Lizenz. Okay. Aber machen wir weiter. Ja, wie sehr habt ihr Hermine am Anfang gehasst? Gar nicht so sehr. Im Buch vor allem eigentlich gar nicht. Ja. Im Buch ging das eigentlich. Im Buch hat sie mir vor allem leid getan am Anfang. Ja, genau. Also jetzt hatte ich fast das nicht. Es war eher so, dass sie mir eben auch leid hat, auch dann mit der Geschichte mit dem Troll. Ja, das war schrecklich. Also ich habe Hermine eigentlich nie so gehasst oder wie auch immer. Vor allem habe ich sie mir in der Zugszene nicht so bitchy vorgestellt, wie Emma Watson das gespielt hat. Absolut natürlich auf Regieanweisung. Aber die Art und Weise, wie Emma Watson sie da spielt, ist schon. Also ich war echt ein bisschen vor den Kopf gestoßen, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, weil für mich war Hermine halt so ein bisschen Nerd und ein bisschen socially awkward, ja, genau. Aber dass sie da so arrogant, wie sie eigentlich eher selten ist, so, ich so, dann lass mal sehen. Das ist. Ja, aber das Ding ist halt, ich glaube, dass es ist natürlich schon anders zum Buch, aber das ist gar nicht so der große Unterschied zum Buch. Also es weicht nicht davon ab, es ist halt eine Interpretation dessen, weil sie könnte theoretisch im Buch genauso bitchy sein, nur da dieses bitchy sein oder dieses keine Ahnung, mir fällt da tatsächlich kein besseres Wort für ein, resultiert eben vor allem aus Mimik, Tonlage und Plastik. Ja, genau. Und das ist halt das, was du dir denkst. Genau, und das ist das, was du dir denkst und was genau. du dir als 10-, 11-, 12-jähriges Kind, als unschuldiges Kind nicht dazu denkst. Richtig. Und vor allem rein von dem Gesagten wirkt es ja nicht so arg, wie du sagst, das ist eben die Mimik und die Tonlage halt vor allem. Und im Endeffekt, mich hat das am Anfang auch sehr vor den Kopf gestoßen, aber im Endeffekt passt es sehr gut rein zu ihr. Eben auch, wie die Figur dann im Laufe der Zeit wächst, weil sie ja erst zu Selbstbewusstsein kommt und dass sowas ja oft damit zusammenhängt, dass man irgendwie unsicher ist und damit halt einfach nur irgendwas überspielen möchte. Mhm. Und im Endeffekt, wird es das sein oder so habe ich mich damit abgefunden. Da ist auch diese unfassbar schlecht gespielte Zugszene mit Harry und Ron. Stimmt, ich wusste, dass das wieder kommt. Da haben wir auch schon drüber geredet, ja. Die ist aber auch wirklich furchtbar. Das sehe ich, wenn ich an Harry Potter Teil 1 denke. Also schon auch Quirrell mit seinem Hinterkopfgesicht, aber vor allem diese Szene und es ist einfach so. Ja, das Ding ist halt, es ist teilweise, wenn man das heute nochmal ansieht, schon so. Es ist vor allem der Nostalgie wert. Und ja. Und es ist tatsächlich nicht so gut. Vor allem die Effekte sind zurück. Die waren damals, das war damals natürlich das große, große Ding. Aber er ist jetzt nicht perfekt gealtert. Das muss man leider ehrlich zugeben. Ein bisschen schwierig. Das stimmt. Und der Vergleich wird, glaube ich, noch öfter kommen. Aber wenn du dir den ersten Herr der Ringe anguckst. Das stimmt. Der ist wesentlich besser gealtert als der erste Harry Potter. Ja, man muss halt auch sagen, dass bei Herr der Ringe keine Kinderschauspieler dabei sind. Das macht halt einen sehr, sehr großen Unterschied aus. Herr der Ringe hat, glaube ich, auch relativ viel mit Puppen gearbeitet, glaube ich, mehr als Harry Potter. Ich glaube auch, ja. Und die haben sehr, sehr viel mehr mit CGI rum experimentiert. Ja, genau, Harry Potter hatte mehr CGI und Herr der Ringe hatte halt, auch wenn sie CGI hatten, zum Beispiel diese Orks, die dann einfach kopiert wurden, waren das einfach kopierte, echte Menschen, die in dem Kostüm gesteckt eben sind. Eben, das meine ich ja mit herum experimentiert. Genau. Bei Herr der Ringe war es, soweit ich weiß, die ersten Male, dass man eben das gemischt hat, dass man eben reale Schauspieler mit CGI vermischt hat. Und da haben sie sich bei Harry Potter noch nicht ganz drüber getraut, was schade ist, vor allem wenn man dann die Quidditch-Spiele sieht. So. Ja, das stimmt leider wenig. Aber wir erinnern uns alle an die Verfolgungsjagd im letzten Hobbit-Teil oder im vorletzten Hobbit-Teil über diesen. Auch nie gesehen. Was? Nee. Das ist so schlecht, das ist Quidditch-Niveau von Harry Potter Teil 1, ohne Scheiß. Das ist so, Elben flüchten aus so einer Elben, oh Gott, Herr der Ringe, Menschen werden mich jetzt gleich prügeln kommen. Die jagen die Zwerge, die sind in Fässern und schwimmen den Fluss entlang und werden angegriffen von Orks und Legolas macht Pfeil- und Bogenparty und ist so schlecht animiert. Legolas being Legolas. Legolas war aber teilweise wirklich sehr schlecht animiert. Ja, stimmt. Aber nicht in einem Film, der 2014 oder 2015 released wurde. Und das ist wirklich schmerzhaft anzusehen. Das stimmt. War aber zum Beispiel auch bei Batman wie Superman so, dass ich mir teilweise gedacht habe, so, da sieht man jetzt das CGI. Aber wirklich? Wirklich sehr. Aber nicht so krass. Wir sehen uns das nachher an, das ist wirklich schmerzhaft. Harry Potter. Ganz kurz. Wegen dem ganzen CGI-Kram. Man muss auch dazu sagen, Herr der Ringe hatte Andy Serkis. Der immer noch für die CGI-Effekte bzw. Motion-Capturing verantwortlich ist. Gut. Das wollte ich nur kurz sagen. CGI-Exkursion Ende. Harry Potter. Also wir werden jetzt nicht die ganze Handlung durchkauen, aber ich werde immer wieder mal kurz darauf eingehen, weil vielleicht fällt jemandem etwas dazu ein. Das macht sicher Sinn. Er kommt irgendwie, er kriegt den Brief, Hallo Hogwarts, du bist ein Zauberer. Und Hallo Hogwarts. Und er ist verwirrt und er kommt nicht durch. Sollen wir das mit Soundeffekten aufbessern? Die können wir im Nachhinein drunter legen. Das macht doch viel mehr Spaß. So ein raschelndes Papier. Erzähl. Wie funktioniert das mit dem Bahnsteig, dass da einfach massig Menschen in der Wand verschwinden und keinem fällt das auf? Vor allem, erinnert mich im zweiten Teil an das Bahngleis-Ding. Da habe ich das vergessen. Okay, dann erinnere ich mich selbst dran. Bitte. Ein Erinnere mich hätte ich gerne. Ich glaube, dass irgendwo gestanden ist, dass der Zauber, der die Wand macht, auch bewirkt, dass immer gleichzeitig jemand vorbeigeht. Das stimmt, du hast recht, ja. Was aber halt trotzdem keinen Sinn macht, weil es verschwinden trotzdem Menschen, auch wenn da jemand vorbeigeht, verschwindet da trotzdem ein Mensch. Ja, und irgendwann muss sich doch irgendwann ein wartender Mensch, ich weiß nicht, wie oft ich schon auf Bahnhöfen saß und stundenlang gewartet habe, das fällt irgendwann auf. Heutzutage wäre das längst viral gegangen. Oh, ja. Übrigens war ich mal auf King's Cross und habe dieses verdammte Gleis gesucht, aber King's Cross war genau Großbaustelle und das war abgehängt und ich war super sauer. Ach, scheiße. Es ist echt schön. Wir hatten da letztes Jahr Glück, weil wir waren mit einer recht großen Gruppe in London, also genau, mit ein paar Freunden und wir hatten eigentlich gar nicht geplant, das dort vorbeizugucken. Und das war an einem Tag, als wir zwei solche Entdeckungen gemacht haben, als wir dann eben zufällig, also die erste war, wir waren auf dem Camden Market und sind aus der U-Bahn-Station raus und direkt, wenn man rauskommt, ist kein Scherz, steht einfach ein Pub namens World's End, wie aus... Nice. Ja, genau. World's End. Ja. Genau, wie aus Per Anhalter durch die Galaxis. Sieht auch von außen genauso aus. Ich glaube, es ist es nicht, weil im Buch heißt es auch anders. Heißt das Pub nicht World's End, aber es sieht von außen genauso aus. Aber World's End ist auch in diesem Simon Pegg-Film. Ja. Stimmt. Genau. Ja, stimmt. Man muss halt auch sagen, so ein englisches Pub sieht halt einfach schnell mal ähnlich aus wie ein anderes Pub, aber... Es war einfach ein lustiger Zufall, dass das Pub World's End hieß. Und dann waren wir irgendwie auf dem Rückweg und wollten uns noch irgendwas anderes ansehen, ich weiß nicht mehr was, meinten so, hey, wir müssen sowieso an King's Cross umsteigen, dann gucken wir doch mal hoch. Und für alle, die noch nicht dort waren, ist es so, dass Gleis 9 3 Viertel nicht irgendwie, nicht tatsächlich ein eigenes Gleis ist, sondern ist in der Bahnhofshalle quasi an der Wand dieses Schild befestigt und man kann dort ein Foto machen und es wird einem ein Schal umgelegt und hinter dir steht jemand, der diesen Schal wedelt. Wenn die Folge draußen ist, twitter ich vielleicht das Foto nochmal, das ich damals gemacht habe. Und wir hatten wahnsinnig Glück, weil wir haben uns angestellt und haben tatsächlich nur 15 Minuten gewartet. Und eine andere Bekannte, die dabei war bei der London-Reise, meinte, wie, ihr habt nur 15 Minuten gewartet. Ich war letztes Jahr dort und musste 1,5 Stunden warten. Okay. Und sobald wir angestanden haben, war auch hinter uns irgendwie eine Reisegruppe, eine asiatische Reisegruppe und es war einfach voll. Also da hättest du dann wirklich sicher eine Stunde gewartet. Wir haben das halt eben so nebenbei gemacht. Und das Ding ist, da ist natürlich nebendran ein Shop, weil da wird ein Foto gemacht. Das kannst du natürlich kaufen, obwohl es eine katastrophale Qualität hat, aber egal. Und du bist in diesem Shop und ich musste da einfach sofort raus, nicht weil ich da nicht drin sein wollte, sondern ich habe es nicht ausgehalten, kein Geld auszugeben. Ich würde ja, wenn ich könnte, alleine jeden verfickten Zauberstab kaufen. Vor allem Harry Potter Merchandise geht richtig ins Geld. Das ist so scheiße teuer. Ist aber auch richtig schön. Naja, aber ist halt wirklich, wirklich hart, hart teuer. Ja. Das stimmt. Vor allem die Zauberstäbe, es ist unfassbar, was das kostet. Ja. Aber wann kommen wir eigentlich zu diesem, welche Häuser sind wir? So? Ja, ich würde sagen, okay, ich mache weiter. Oh Gott, das wird alles, ich glaube, das wären 10 Harry Potter Podcasts. Aber wir können uns ja immer ein bisschen was für den nächsten Teil aufheben. Das stimmt, dass wir jeden Teil so ein bisschen was Persönliches. Aber ich glaube, dass der Kundschaft irgendwann langweilig wird, wenn wir 20 Harry Potter Podcasts. Das klingt wie so ein Bordell. Harry Potter Podcasts hoch 20 sind wahrscheinlich irgendwann viel. Wir müssen uns da ein bisschen, Janine ein bisschen zügeln. Wir unterbrechen aber Soundeffekte. Ich würde gerne mit der Handlung weitergehen. Ja, bitte. Okay. Gut. Internat, ja, die vier Häuser werden vorgestellt, der verbotene Wald wird vorgestellt, Argus Filch und seine Katze werden vorgestellt. Ja, können wir bitte kurz über Argus Filch reden? Game of Walter Frey. Bones, ja, genau. Game of Walter Frey. Jetzt spoilern wir Game of Thrones auch noch. Nee, das machen wir nicht. Nee, was heißt spoilern? Ja, in die Nesseln setze ich mich echt nicht. Ich meine, dass der ein Arschloch ist, das wird klar. Aber okay. Mehr nicht. Okay. Gut. Draco Malfoy. Der nächste dumme Wichser. Das ganz stimmt. Ehrlich. Ich habe den auch sehr, sehr gehasst. Vor allem, das war auch so cringige Schauspieler. Ja, das stimmt, aber im Buch. Diese erste Begegnung. Das Ding ist ja, was ich tatsächlich sehr, sehr schade finde, ist, dass sie sich im Film, soweit ich weiß, ja nicht in der Buchhandlung zum ersten Mal begegnen, sondern erst am Bahnhof, beziehungsweise im Zug, soweit ich weiß. Boah, da und das ist ein bisschen schade. Wann treffen sich die im Zug? Ist das nicht erst im Flur bei der Führung nach dem... Oder das auf jeden Fall irgendwie sowas. Ich glaube, das ist bei der Hausführung nach der Verteilung von die, oder vor der Verteilung für die Häuser, und da kommt dann Draco mit Crab und Goyle und macht erstmal Ron dumm an. Ich glaube auch, ja. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, ja, nee, es muss im, ich bin mir ziemlich sicher, dass es im Film im Zug ist, weil er ins Abteil kommt und sagt, ja, alle sagen, hier ist der berühmte Harry Potter, oder? Im Film ist es nicht im Zug. Im Film ist es, als sie aussteigen aus dem Zug, beziehungsweise aus den Kutschen aussteigen und vor Hogwarts stehen. Und da kommt ja Malfoy noch auf ihn zu und sagt ihm, ja, der berühmte Harry Potter, bla bla, und will am Anfang noch irgendwie freundlich sein und da irgendwie so ausloten, ob er ihn nicht irgendwie auf seine Seite ziehen kann. Ja, und dann hätte er auch sympathischer machen können. Genau, dann macht er Ron blöd an, so ist es dann. Genau, richtig. Und Harry sagt dann, ja, wenn du Ron blöd anmachst, dann kannst du dich gleich verpissen, so auf die Art. Mal kurz. Ja, also im Buch, das weiß ich auf jeden Fall, treffen sie zum ersten Mal bei Madame Malkins aufeinander, eben in der Winkelgasse, und im Film, sowas macht mich wahnsinnig. Im Film ist es direkt vor den Toren von Hogwarts. Ist es, ich bilde mir ein, das ist in einem Innenraum. Nee, das ist draußen. Aber okay, ich kann mich auch täuschen. Täuschen. aber zu Malfoy kurz, da ist wieder einer der Punkte, wo ich finde, dass das Buch da wahnsinnig krass vorgelegt hat. Weil ich finde, Malfoy ist im Buch so wahnsinnig das gut stimmt. beschrieben. Und es führt mich auch zu was Weiterem. Ich finde, Joanne K. Rowling schafft es einfach, Charaktere perfekt zu beschreiben, dass du sofort ein Bild im Kopf hast, wie diese Person aussieht. Ja. Und vor allem, das finde ich eben, wie gesagt, ich habe die englische Version nicht 1:1 im Kopf, aber ich habe zumindest das Gefühl, dass davon nichts verloren ging bei der Übersetzung. Nee. Zumindest kam es mir so vor. Aber gehen wir mal in der Handlung weiter. Ja, dann kommt eben die ersten Konflikte mit sowohl mit Hermine als auch mit Draco Malfoy. Ja, mit den Lehrern auch. Genau, mit den Lehrern, also auch mit, vor allem mit Filch, Snape. Der kein Lehrer ist. Snape. Severus. Sagt ihr Severus? Ja. Okay. Was sagst du? Ich bin mir nie sicher, wie es ausgesprochen wird. Are you Severus? Why so Severus? Ja, das Ding ist... Es heißt Sirius, oder? Ja, Sirius. Ja, ich wollte gerade sagen, irgendwas habt ihr da durcheinander gebracht. Im Hörbuch spricht das nämlich tatsächlich Severus aus. Ja, aber der sagt Severus. Was sagt er? Flemmel. Nicolas Flemmel. Nicolas Flemmel? Flemmel. Wow. Aber er sagt das ganz komisch. Er sagt nicht Flamel, er sagt irgendwie so Flamel. Es heißt auch nicht Flamel. Es steht ja auch nicht Flanell da, sondern Flamel. Ja, nicht Flanell. Flamel. Was? Das ist Nicolas Flamel. Ich habe das auf Deutsch ausgesprochen. Ja, ich habe das auch so ausgesprochen. Sagen Sie Nicolas Flamel. Ja, sagst du Harry Potter oder was? Nee. Ja, aber... Ja, aber das ist sowieso ein Ding. Man sagt nicht Harry Potter, aber man sagt Hermine auf Deutsch. Das ist... Weil Hermione super dumm klingt. Sagt man das wirklich so auf Englisch? Ja. Ja. Oh. Habe ich mich aber auch lang gefragt, wie man das richtig ausspricht. Ja, das klingt dumm. Dumm, ja, sehr. Ich habe das damals erst realisiert, dass das die weibliche Version von Hermann ist. Ja, das habe ich auch lang nicht kapiert. Super komisch. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich es jetzt erst kapiert, ne? Wusste ich. Ja, und dann merkt man eben sofort, dass Harry ein sehr begabter Quidditch-Spieler ist. Und auch das fand ich so cool, wie dann eben im Buch, wie man dann denkt, McGonagall, die ihn dann ja zur Seite zieht. Ja, die ihn ja dann zur Seite zieht und ihn mitnimmt nach der ersten Quidditch-Stunde, wo man dann denkt, oh Gott, jetzt bekommt er den Riesen. Was ist ein Wood? Wow, sieht der so gut aus? Er sagt, was ist ein Wood, steht so im Buch. Echt? Ja. Krass. Das weiß ich gar nicht mehr. Er dachte, das ist irgendein Folterinstrument und sagt, was ist ein Wood, steht so. Ich habe das jetzt nicht, I didn't make the shit up. Aber ich war total verliebt in Oliver Wood. Oliver Wood, ja. Boah, ich war so verliebt in ihn, oh mein Gott. Im Film? Ich fand den schön, als ich elf war. Aber generell, dieses ganze Quidditch war nochmal so eine Riesenfaszination innerhalb des ganzen Buches oder des Filmes. Ich finde Quidditch bis heute einfach so krass. Ich verstehe bis heute nicht, warum Harry auf dem Besen stehen kann. Weil er einfach der beste Sucher ist. Ja, aber das ist, I don't know. Ja, ich gucke mir gerade den Schauspieler an, ist so, ja. Ich war elf. Elf. Aber wie gesagt, Quidditch ist für mich bis heute so, wow, Quidditch. Ja, das ist so geil. Ja, einfach ich das super krass geil. Ja. Okay, das klang gerade total sarkastisch. Nein, absolut nicht. Quidditch ist das Allergeilste. Ja. Ich wollte damals immer Quidditch spielen. Ja, ich auch. Bis heute, hallo. Ja, natürlich bis heute, aber... Supergeil. Gab es denn nicht auch so Spielzeug? Ja, ja, das Spielzeug ja. So, wo du auch künstlich irgendwie, ich glaube, Snape und Harry gegeneinander kämpfen lassen konntest. So was ganz, eigentlich was total Aufwendiges. So wie diese Boxer, diese zwei Roboter. Der blaue und der weiße, ja, der blaue und der rote. So in der Art, nur dass halt im Hintergrund auch sowas auf, also auch auf so Schienen und dann mit unterschiedlichen Zauberstab. Oh, doch, das kenne ich. Sowas gab es auch von Star Wars. Ja, aber das kenne ich, das mit Snape. Super, und Star Wars Quidditch. Und sowas gab es auch mit Quidditch. Und hatte ich den? Ich glaube, ich hatte den Nimbus 2000. Boah, krass. Aber es war doch. Wie jetzt in echt, Nimbus oder? Nimbus 2000 ja, ja. War aber doch. Nein, ja, das ist der, da draußen steht. Wow, man muss dazu erklären, Bea ist hier zu Besuch. Ich habe auf Janines Terrasse gerade einen komischen Besen gefunden, der aussieht wie ein Hexenbesen. Wow. Der war zur Recherche wahrscheinlich dort, oder Janine? Janine übt bis heute noch Fliegen, stellt sich auf die Terrasse und hüpft mit dem Besen. Aber der Nimbus 2000, war das Merchandise damals? Ja. Weil ich kann mich noch erinnern. Nein, jetzt weiß ich, was los war mit dem Nimbus 2000, mit dem Merchandise. Das war dieser Riesenskandal. Hä? Ich hatte den nicht, aber das war ein grandioser Skandal, weil das ein Besen war, ein Spielzeugbesen, der vibriert. Und das war das Riesending mit dem Nimbus 2000. Ja, es war ein Riesending. What the? Stimmt, aber so ich kann war mich, das. Ich kann mich noch erinnern, es gab auch eine Version, die nicht vibriert hat. Okay. Die war einfach aus eine Plastikhülle, die innen hohl war. Und die war super schnell aus, kaputt. Aus Silikon? Nee, ich glaube, Moment, der Nimbus 2000, glaube ich, war das. Und dann kam ja der Feuerblitz auch in den Büchern. Ich glaube, der Feuerblitz war so... Ja, klingt natürlich noch besser, wenn der Feuerblitz vibriert. Ich will es nicht googeln, aber irgendjemand hat es sicher aufgegriffen und draußen Sexspielzeug-Merchandise gemacht. Sicher, es gibt jetzt auch Pokémon. Okay, Janine, hattest du diesen Vibrieren? Nein, du hattest keine vibrierenden Besen, okay. Oh mein Gott. Ach so, deswegen. Nein, das war ein dummer Scherz. Nein. Ja, auf jeden Fall. Kommt dann Harry an Weihnachten. Kommt auf wirklich? Oh. Wow. Entschuldigung. Zum Tarnumhang, der ihm zu Weihnachten in einem Geschenkpapier überreicht wird. Genau. Von Dumbledore. Ja, das weiß er noch nicht. Ja, das weiß er noch nicht. Das weiß auch wissen auch die Leser und Zuseher und Zuseherinnen noch nicht. Aber auf jeden Fall von Dumbledore. Und auf jeden Fall kommen sie dann langsam drauf, eben durch die Konflikte mit Hermine. Warum ist es noch nicht mal beim Troll? Wir kommen jetzt gleich zum Troll. Ja, Spoiler. Dann beim Troll, dann retten sie Hermine, dann kommen sie drauf, dass da ein Hund ist und dass der irgendwas versteckt. Und ja, und so kommen sie eben langsam drauf. Also ich denke, so groß muss man gar nicht auf die Handlung eingehen. Nee, absolut oder? Nicht. Das Einzige, was mich tatsächlich überrascht hatte, was ich so gar nicht mehr im Kopf hatte, war, dass der Drache, dieser norwegische Stachelbuckel, Norbert, schon im ersten Teil vorkommt. Ja. Ich hatte das auch total vergessen. Ich dachte, das wäre im dritten oder so. Aber dachte ich auch. Weil im dritten so viel mit Drachen. Genau, ist auch wieder das, bringt den rauf zum Turm. In dem Zusammenhang müssen wir ganz kurz so besprechen, dass die da 11 Jahre alt sind. Ja. Und den Drachen durch Hogwarts tragen. Ja. Ja, aber es ist halt noch ein kleiner Drache. Das sind 11-jährige Kinder. Ja, schau dir Daenerys an, Entschuldigung. Ja, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber es ist generell teilweise arg, wie gefährliche Situationen, die ausgesetzt werden. Also auch im ersten Teil, wenn wir überlegen, dass Harry, Ron, Hermine und Draco ja in den Wald müssen. Das ist auch super krass. Das ist die Szene mit dem Einhorn, genau. Ist die im ersten Teil, die ist im ersten Teil. Ich hatte so Angst, oh mein Gott, ich habe bis heute Angst. Ich glaube, es ist gar nicht so, dass entweder Ron oder Hermine müssen eigentlich nicht mit. Ich glaube. Ich weiß nur, dass im Film müssen sie alle mit. Eben, aber im Buch muss eben, ich glaube, Hermine muss mit und Ron nicht. Kann irgendwie leicht so sein. Aber im Endeffekt ändert es die Situation nicht, dass da einfach 11-jährige Kinder in den super krass Wald müssen und da einfach, oh mein Gott, und alles geht. ich habe bis heute irgendwie Angst in dieser Szene, wenn ich die sehe. Ja, verstehe ich. Weil man im Hintergrund, während sie noch nicht bei diesem Einhorn sind, schon die Gestalt huschen sieht. Ja, das ist super creepy. Und das finde ich so fucking creepy. Genau, wenn du dann im weiteren Verlauf schon weißt, wer das ist und was da passiert, ist es noch ein bisschen gruseliger, finde ich sogar. Das stimmt. Ja, die Zähne sehen immer noch ein bisschen aus wie Grills. Ja, das stimmt. Ja. Wie bei Lil Jon. Ja, auf jeden Fall. Oh Gott, hoffentlich hat es jemals irgendjemand gemacht. Mit Sicherheit ganz. Das ist halt die Scheiße für Jimmy Kimmel oder so. Und plötzlich zieht er den, macht so, what? Say what? To the window! Nein. To the unicorn. Auf jeden Fall, der große Plot im Endeffekt ist der, dass Harry und Hermine und Ron der festen Überzeugung sind, dass Snape ihn hasst und dass Snape derjenige ist, der damals den Troll reingelassen hat und so weiter und so fort. Und eben dann der verbotene Wald. Und ich hatte das auch nicht im Kopf, dass das schon im ersten Teil passiert ist. Auf jeden Fall sehr, sehr krass. Auch dann mit Fang und dieser Riesenhund und Fluffy, der dreiköpfige Hund. Und auch dann, das ist auch, das würde halt heute nicht mehr so funktionieren, auch wie sie dann letztendlich diese ganzen Rätsel lösen, dass es so selbstverständlich geht und dass genau für jeden ein passendes Rätsel da ist, ist auch sowas, würde heute nicht mehr so funktionieren. Aber das Ding ist, ich weiß es nicht, ob es vor allem Nostalgie ist. Ja, doch, es wird vor allem Nostalgie sein, wenn man den Film heute guckt. Also ich zumindest gucke ihn trotzdem noch gerne. Ja, absolut. Obwohl er nicht gut gealtert ist, obwohl es einige Plotholes gibt. Das ist aber generell bei vielen Sachen so. Also auch wenn ich denke, jetzt einfach mal das Gameboy-Spiel zum ersten Teil, kein gutes Spiel, ich liebe es trotzdem. Das Spiel zum zweiten Teil, gealtert, furchtbar, aber ich liebe es einfach trotzdem, weil ich damals so viel Zeit damit verbracht habe. Und das ist bei mir bei ganz vielen Themen so. Harry Potter jetzt gerade, die Spiele. Und es ist halt alles nicht unbedingt gut gealtert, aber dadurch, dass ich da einfach eine krasse Bindung dazu habe, liebe ich das bis heute noch und kann es immer noch sehen, gucken, spielen, was auch immer. Wollen wir über die Plotholes näher reden? Weil irgendwie, also ein großes Plothole ist halt definitiv im ersten Teil von Harry Potter. Dass sie diesen Stein in der Schule verstecken. Dann so ein ausgeklügeltes System machen und dann den Spiegel darunter stellen, damit du ihn bekommen kannst, wenn du wirklich, wirklich willst. Das verstehe ich auch nicht so ganz, wenn man im Endeffekt überlegt, der war, ich weiß es nicht. Man weiß, dass Voldemort wahrscheinlich kommt und sich den holen will oder dass es halt die Gefahr birgt, dass er den will und versteckt es in einer Schule voller 11- bis 18-Jähriger. Ja, das Ding ist halt, dass man ja bis dahin davon ausgegangen ist, weil ja auch zuvor keine Attacken auf Hogwarts waren, auch während Voldemort an der Macht war. Weil er angeblich Angst vor Dumbledore hatte. Richtig. Dass man eben gesagt hat, Hogwarts ist der sicherste Ort der Welt. Was mich eher stört, ist, dass quasi im ersten Teil so viel vorgestellt wird, aber eigentlich so krass wenig die Hogwarts-Welt vorgestellt, beziehungsweise so ein krasses Fragment eigentlich nur gezeigt wird, der ganzen Zaubererwelt. Das ist das, was mich aber prinzipiell an den ganzen Büchern stört. Mhm. Weil es so wirkt, als bis auf dann eben im vierten Teil mit dem Trimagischen Turnier und so, dass es eigentlich nur das gibt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Aber ich glaube, es wäre auch, wenn du überlegst, wie dick die Bücher jetzt schon sind, wie dick sie dann gewesen wären, wenn du noch irgendwie hättest, keine Ahnung, die Schule in Nordamerika und was weiß ich nicht noch alles. Was ich einfach so cool finde, und das finde ich gleich sehr, sehr viel wieder aus, sei es die Plotholes, sei es auch, dass der Film im Nachhinein nicht so gut gealtert ist, wie schön das zusammenpasst. Vor allem, wenn man es dann mit dem siebten Teil vergleicht, dass eben einfach Harry Potter vom ersten Band an eines dieser Deathly Hallows besessen hat. Das stimmt. Das ist so schön, das wirklich. Stimmt. Und eben auch mit Neville und allem alles. Da kommen wir sowieso beim siebten Teil dann noch drauf, aber ja, es schließt sich alles perfekt. Ja, und auf jeden Fall sagen. Das meine ich eben auch mit so Kleinigkeiten, Kleinigkeiten in Anführungszeichen. Der Tarnumhang hat Harry im ersten Teil sehr, sehr viel ermöglicht. Ja. Aber man hätte das theoretisch auch anders lösen können. Und da merkst du, dass eben von Anfang an das so schön, dass da eben ein Zweck vorhergesehen war, ja, für dieses Thema. Ja, einfach das ist hinter ganz, ganz vielen, ja, Sachen, die im ersten Teil noch banal erscheinen, schon eine große Überlegung war. Vor allem, ich meine, das kommt ja dann auch mit dem, das ist aber, glaube ich, nur im Buch, ich weiß nicht, ob es im Film auch ist, mit dem, wie heißt es denn auf Deutsch? Der Ausschalter, den Dumbledore benutzt. Oh Gott, wie heißt das denn? Ich weiß nicht, worauf du hinaus willst gerade. Das Licht. Der Deluminator. Ja, genau, so heißt es. Heißt der auf Deutsch auch so? Ja. Deluminator ist ein deutsches Wort. Aber ja. In Englisch. Das ist ja am Anfang auch sehr, sehr beiläufig und das stimmt. Dann später, ja, auch wichtig. Es ist eigentlich nur ein Gimmick, ja, am Anfang. Ja, genau. Das ist so ein nettes, das ist nicht nur ein nettes Gimmick, das ist sogar das erste Zauberer-Gimmick. Stimmt, da hast du recht. Das ist so schön, wie das ist. So perfekt. Und das ist eben das, was ich so schön finde. Ja, das stimmt. Und ja, also egal auch, ach, ich komme gerade drauf, weil, also einige Sachen sind mir natürlich von alleine eingefallen, aber natürlich haben wir jetzt nebenbei auch Seiten offen, dass die uns da ein bisschen Impulse geben. Genauso wie mit dem ersten Snatch, den er fängt. Das ist ja dann auch sowas, was, glaube ich, dann im vierten Teil vor allem eine große, ja, Rolle spielt. Und das ist einfach, wie gesagt, wie das alles zusammenpasst, das ist, finde ich, das, was eben so schön an Harry Potter ist. Ja, das stimmt. Ja, wie du schon sagtest, dann kommen die Rätsel. Wobei ich irgendwie dieses Schachduell viel härter erwartet hatte. Das wird im Buch super krass beschrieben. Ja, vor allem im Buch ist es doch so, dass Ron ganz die Figur ersetzt. Genau, genau. Ja. Und im Film sitzt er einfach drauf. Okay, wir haben hier eine dumme Mücke, die jetzt irgendwo sticht. Und zwar direkt neben Mückenstichen, die bereits existieren. Danke dafür. Aber das stimmt, im Buch ist es ein bisschen krasser. Vor allem das Schachduell war im Film, finde ich, nicht sehr gut umgesetzt. Es war überhaupt nicht. Ein vor allem, Haufen es war so Hardcuts schnell. Ja, genau. Und kurze Szenen, wie einfach irgendeine Figur explodiert und das war's und du denkst so, okay, ja, warum habt ihr euch da nicht ein bisschen mehr Zeit genommen, aber... War das im Buch auch so, dass die Figuren geschoben wurden? Weil im Buch war es, glaube ich, so, dass die immer die Schritte gegangen sind. Ich glaube auch, ja. Aber im Film... Im Film haben sie sich nur bewegt, wenn sie attackiert haben. Nee. Ron hat ja den Figuren auch im Film angesagt, keine Ahnung, Läufer auf, bla bla bla. Ja, aber dann ist es nur vorgerückt. Aber im Film, wie der Migi meinte, ich weiß nur nicht, ob man Hardcuts zu sagt dazu, dafür kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus, da wurden weniger einzelne Spielzüge dargestellt, sondern so quasi eine Zusammenfassung, so dass man eben Ron oberhalb sieht und dann unten wird es so vermischt. Stimmt. Das genau. War, ich habe keine Ahnung, wie man das filmisch bezeichnet tatsächlich, aber das war eher so schnell abgehandelt. Ja. Es ist so gesehen aber auch ein bisschen schwierig in einem Film, wo eigentlich gerade so was Spannendes passiert, klar, also es hätte wahnsinnig viel Tempo plötzlich quer zu schneiden und die Chronologie fast rauszunehmen, also Zeitraffung das quasi. Stimmt. Das fand ich auch, also beim nochmal anschauen, ein bisschen komisch. Das hätte man irgendwie, keine Ahnung, dass es halt in drei Zügen dann knallt, aber das ist halt schwierig im Schach. Ja, das Ding ist halt, was ich schade finde, was dadurch verloren geht, ist, dass sie ja im Buch wirklich krass darum bangen, was mit Ron passiert. Ja, das stimmt. Und ihn auch sehr, und ihnen während dem Spielen auch permanent bewusst ist, oder zumindest nach dem ersten Zug bewusst wird, was das heißt, wenn sie diese Partie gewinnen. Ja. Und das, finde ich, kommt im Film leider gar nicht so rüber. Das ist kurz so, ja, aber Ron, ja, lass mich hier. Okay, tschüss. Okay, du weißt ja nicht, ob er jetzt verreckt, aber ja, okay, warum bye. Nicht? Ja, ja, aber das nee, ist halt so. Ja, und dann eben, dann kam das noch mit den Zaubertränken und dann trifft er eben auf Quirrell. Ja, der große Showdown. Quirrell. Ja. Mit dem verdammten Jumpscare, wo der dann aus diesem Nebel wieder... Ja. Also, ach ja, das war ja das mit dem... Voldemort ist plötzlich hinter ihm und als Zuschauer schon so, Harry, behind you. Oh Mann. Ja, das stimmt. Und dann fällt er da so theatralisch und der Stein und funkelt ganz bedeutungsschwanger. Ja, und das... Ja. Ich finde die Erklärung auch passend, wenn wir eben dann wieder weiterdenken zum siebten Teil, warum er ihn nicht berühren konnte. Richtig. Und Dumbledore sagt ja noch zu Harry, er kann es ihm nicht, noch nicht erklären. Ja. Und du weißt, dass Dumbledore ganz genau weiß, worum es geht, aber es einfach Harry jetzt noch nicht die Bürde auflasten will, worum es geht. Da kommt dann der Satz vor, und ich glaube, das kann man sagen, okay, es geht jetzt kurz um das neue Buch. Nee, es ist kein Inhalt, es ist wirklich nur das, was ich heute sehr schön fand, und das kommt eben genau an der Stelle, eben der Satz, warte, the truth is a beautiful and terrible thing and should therefore be treated with great caution. Das ist der Satz, der an dieser Stelle, soweit ich mich erinnern kann, fällt, der auch im neuen Buch fällt, was sehr schön ist. Das stimmt. Wo wir auch wieder dabei sind, dass sich das schließt und dass Dumbledore es wusste oder zumindest geahnt hat. Ja. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und ich finde, was mich auch so an Harry Potter und vor allem am ersten Teil so fasziniert hat, war auch, es hatte so einen detektivischen Einschlag. Mhm. Weil ich war auch schon immer sehr auf so Detektivbücher. Das hatten wir beim vorletzten Podcast auch eben, wie alle auch mit TKKG oder Tiger Team oder wie sie nicht alle hießen. Kanntest du eigentlich drei Fragezeichen? Artemis Fowl? Was? Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht. Das war auch so in der Zeit von Harry Potter Büchern. Nee, sag mir gar nichts. So ein detektivisches, irgendwie postapokalyptisches, keine Ahnung. Nee, sag mir gar nichts. Okay. Und der erste Teil ist ja sehr, sehr, detektivisch gestaltet, wie sie eben darauf kommen, wer Nicholas Flamel ist und wie auch alle drei. Ja. Flamel. Ja, du sagst ja auch nicht Harry Potter. Nee, natürlich sage ich es nicht, aber ich sage der Harry und Ron. Ron sagt ja auch kein Mensch. Flamel. Wow. Hermione. Und was sehr, sehr schön ist, was man allen nur ins Herz legen kann, ist auf Pottermore 101 Thoughts we had while watching Philosopher's Stone again. Mhm. Das ist ein bisschen aufgebaut wie ein BuzzFeed-Beitrag, was sehr, sehr großartig ist. Erinnert mich ein bisschen an den BuzzFeed-Beitrag von damals, als sie den Tatort zusammengefasst haben. Oh ja, den hast du uns bis gezeigt. Bis heute der beste BuzzFeed-Beitrag ever since ist. Kein Scherz, es ist großartig. Weil die Person, okay, hier schreit ich mit dem Hausgang halt die Fresse. Oh Gott, irgendwie. Get off my lawn! Oh Gott. Get off my lawn! Auf jeden Fall ist es sehr schön, der BuzzFeed-Beitrag über Tatort, weil die Person, die aus den USA stammt, den Tatort guckt und denkt, Tatort ist eine Person oder zumindest so tut natürlich. Und hier, das ist auch sehr, sehr schön gemacht, zum Beispiel. Ja, eben, where do you learn how to change into a cat? Is there some kind of course? Und lauter solche Dinge, so eben so dieses bisschen hinterfragen, aber auf eine witzige Art und Weise, kann man nur empfehlen. Sehr, sehr gut. Ja. Aber da ist am Ende doch dieses, also die Motive von Dumbledore sind, wenn man es aus jetzigem Wissensstand betrachtet, ja schon ein bisschen komisch, weil er weiß, dass Harry da wahrscheinlich hingeht, in diese quasi geheime Kammer. Mhm. Und er halt auch weiß, dass Harry sich vermutlich nicht wirklich, also dass er quasi Harry da ans offene Messer laufen lässt von Voldemort, obwohl Harry ein Schüler ist, der noch nicht mal ein ganzes Jahr in Zauberei unterrichtet wird und 11 Jahre alt ist. Aber zu dem Zeitpunkt war Dumbledore ja auch gar nicht in der Schule. Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Ich denke, er hätte ihm so weit vertraut, dass er das Geheimnis aufspürt und dass Harry den Drang hatte, hinzugehen, aber er hätte sich selbst nicht zugetraut, da so leichtsinnig zu sein und das Schloss zu verlassen. Ich glaube, dass er zu diesem Zeitpunkt ihm keinesfalls komplett zugetraut hat, dass er so weit kommt und dass er vor allem oder zumindest, dass wenn er so weit kommt, dass Dumbledore in der Nähe ist. Ja, das glaube ich auch. Und Dumbledore sagt ja dann, als Harry im Krankenflügel aufwacht, erklärt ihm ja diese Sache mit, warum Snape ihn jetzt beschützt hat und so. Und meint dann, ja, das ist, weil dein Vater ihm mal das Leben gerettet hat. Mhm. Ich lüge dich jetzt auch nicht an. Mhm. Und lügt ihm halt voll in die Fresse. Ja, aber man muss halt wirklich überlegen, wie sinnvoll es war oder wie sinnvoll nicht. Und in dem Fall wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn er ihm wirklich die komplette Wahrheit erzählt hätte. Ja, aber das ist, glaube ich, auch generell diese Diskussion, die man eigentlich am Ende des siebten Teils dann führen muss. Genau, richtig. Die Motive von Dumbledore generell. Ja, da müssen wir dann auf jeden Fall später drüber reden. Ja, es tut mir leid, ich bin immer noch auf diesem Podcast. Janine ist komplett weg von dem. Es ist groß, so großartig. Zum Beispiel Quidditch, Doppelpunkt. The sport that arms children with wooden sticks, then flings them into the air, no matter the weather. Ach ja, oh Gott, wir sind wieder bei Kram, den ich mir kaufen muss. Deshalb auch auf meiner Amazon- und Wunschliste, weil es ja diese Szene gibt mit Hermine, wo sie sagt, es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Das gibt es halt einfach als T-Shirt, wie es halt groß, großartig. Aber sehr, generell, sehr großartig. Man muss ja generell sagen, also Pottermore ist wirklich eine Seite, die man einfach nur empfehlen kann. Für okay, alle Teile. Ich denke, bevor wir uns jetzt hier, oh Gott, ich habe wirklich Angst, dass wir für jedes Buch einzeln einen Podcast brauchen, wenn ich mir die Zeit ein bisschen angucke. Please don't. Hast du was gegen Harry Potter? Oder? Hast du was? Get on my lawn! Ja gut, dann nehmen wir einen Harry Potter Podcast doch alleine auf. Sie macht es, das weißt du. Wir sind eigentlich nur, dass wir immer wieder mal querschießen und über Blödsinn reden. Ja. Ja. Jetzt wisst ihr mal, wie ich mich immer fühle, wenn ich mit Jules Podcast. Das ist es natürlich nicht. Für diejenigen, die das jetzt wieder zu ernst genommen haben. Ja. Aber gut, dann gehen wir jetzt zum zweiten Teil über. Also die große Bedrohung wurde besiegt. Man denkt, Voldemort ist weg. Und dann gehen wir zum zweiten Teil. Gut. Ja, und dann gehen wir über zum zweiten Teil. Ja, machen wir. Zweiter Teil. Dobby. Ja. Ja. Dobby. Ja, schwieriges Thema. Ja. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist alles viel schwieriger geworden, weil... Weil wir alle wissen, was passiert. Aber an dem Zeitpunkt, dass er gestorben war, war das so, oh Gott, Dobby ist tot und ja. Total kacke. Aber in dem Teil ging halt Dobby irgendwie einfach alle nur auf den Sack. So, bitte, Dobby stirbt. Ganz genau. Und deswegen war das für mich auch so schwierig, irgendwie... Dieses, ja, das ist jetzt entsetzlich traurig, dass Toby tot ist. Eigentlich so. Ja. Er war so nervig. Das stimmt. Das stimmt, war am Anfang wirklich. Das. Aber halt natürlich dann am Ende, der war super hilfreich und wichtig. Ja. Aber zu Beginn war Dobby echt so ein Hassobjekt, so richtig. Ja, aber haben sie auch wieder sehr gut gemacht, muss man dazu sagen. Also, das stimmt, ja. War halt auch, da merkst du auch wieder, dass es komplett durchgeplant war, dass Dobby am Anfang einfach dieses Hassobjekt war, aber es dann absolut nicht mehr war am Schluss. Vor allem, wenn man die Intentionen von seinen Aktionen nicht kennt. Genau, richtig. Richtig, das ist es ja. Und vor allem, weil es ja jeder von uns, denke ich, so gut nachvollziehen kann. Also ich zumindest, also um Gottes Willen, ich habe nie unter so krassen Verhältnissen gelebt wie Harry. Aber so dieses Zuhause sein, und das ist eben das, warum auch Harry Potter, denke ich, für viele so ein essentieller Bestandteil ist, weil man eben so viel nachvollziehen konnte, eben da zum Beispiel, dass man weiß, man hat Freunde und die machen irgendwas und man kann nicht dazu. Also bei mir war das so mit Hausarrest zum Beispiel. Mhm. Warst du so ein schlimmes Kind? Niemals. Niemals. Ich doch nicht. aber ja, Hausarrest. Und das ist schon eine sehr ähnliche Situation. So dass Harry eben zu seinen Freunden möchte und das eben so nicht funktioniert. Und ich weiß nicht, was war da für eine Situation? Ach ja, genau, sie haben Besuch bekommen, die Dursleys. Genau, richtig. Richtig, und da ist auch wieder der Unterschied zum Film. Im Buch ist es so, dass die erst völlig durchdrehen, die Gäste, nachdem Hedwig hereinkommt, weil sie Angst vor Eulen hat. Und im Film, habe ich gerade im Film, ist es so oder im Buch? Nee, im Buch. Okay. Und im Film ist es so, dass Dobby ihr eben die Torte auf den Kopf klatscht. Ja, ganz kurz noch, weil es mir gerade einfällt und das bei jedem Teil eigentlich dann so war oder zumindest bei den späteren auch nochmal. Wie absurd war eigentlich die Abschlusszeremonie im ersten Teil? Dass ja, sie einfach ja. so einen Haufen Punkte geschenkt bekommen. Ja, ja. Also das war, so, da ist kein Bias oder so, nein. Wenn wir noch über Plotholes geredet haben, das war halt schon eines. Das stimmt, ja. Bis heute noch irgendwie sauer aufstößt, weil ich mir denke, okay, ja, natürlich haben sie die Schule gerettet, klar. Und was weiß ich nicht alles gemacht, aber da dann erst alles für Slytherin dekorieren und dann sagen, ja, wir haben ja noch ein paar Punkte zu verteilen, hahaha. Und Hermine bekommt Punkte und Harry bekommt Punkte. You get points, everyone gets points, except for Slytherin. Das, aber, ja. Diese Denkweise, dass es ungerecht ist, hat auch erst damit richtig Fuß gefasst mit Pottermore und dass Menschen in Slytherin gesortet wurden und dass auch J.K. Rowling dann quasi ein bisschen zurückgerudert hat mit nicht alle Slytherins sind schlecht. Das stimmt. Und das aus stimmt. dem Blickwinkel ist es halt super kacke. Also jetzt, ich bin kein Slytherin, aber für Menschen, die halt Slytherins sind und zwangsweise ein bisschen mit Slytherin auch in Büchern und Filmen sympathisieren müssen, ja. ist es halt einfach eine super linke ja. Tour. Ja, das stimmt. Aber das wollte ich nur kurz anmerken. Das stimmt. Ja. Zweiter Teil. Das Ding ist ja noch ganz kurz zur Abschlusszeremonie, dass ja eigentlich Neville der Ausschlaggebende war, weshalb es dann funktioniert hat. Weil ja dann Dumbledore meinte, ja, es ist schon eine sehr große Heldentat, an der Seite seiner Freunde zu kämpfen, aber es ist ein noch größeres Ding, sich gegen sie zu stellen. Und das ist schon sowas, so rückblickend betrachtet, wo du so, also ich bin ja wirklich kein Fan von so cheesy Lebensweisheiten, aber das hat schon was. Das ist schon so, wenn man halt dann älter ist und vor allem auch ein paar Freundschaften kommen und gehen gesehen hat, was dann schon nochmal zurückkommt und du denkst, hey, das ist schon sehr, sehr weise. Dumbledore war schon ein sehr weiser Mann. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber auf jeden Fall der zweite Teil, das ist auch sehr gut. Hier, auch hierzu gibt es wieder von Pottermore, kann ich nur empfehlen, einen Beitrag mit 100. Ich glaub, den gibt es zu jedem Teil. Dann. Ja, den gibt es zu jedem Teil. Ja. 101 Thoughts We Had While Watching Again. Und das ist zum Beispiel, it's great how Dobby trying to save Harry Potter's life is always more like Dobby trying to murder Harry Potter. He means well, bless him. Ja, genau, das ist es aber. Ja, das trifft es wirklich sehr gut. Und ja, was ich sehr cool fand an dem Film, ist, dass Harry eben zum ersten Mal in den Fuchsbau kommt, dass man das auch zum ersten Mal sieht. Ja. Wobei mich es immer noch fertig macht, dass dieser dumme Fortanglier einfach fliegen kann und das niemandem auffällt. So, okay, that's weird. Ja. Ja. Ja. Und da kommt auch meine erste große Frage, die ich vorher eben noch aufgeschoben hatte, weil ja eben Harry und Ron ja dann den Fort Anglia nehmen, weil sie nicht durch die Absperrung kommen beim Gleis 9 Dreiviertel. Genau. Wieso haben sie nicht einfach auf die Weasleys gewartet? So? Das ist was, was sich mir bis heute nicht erschließt. Waren die dann nicht schon durch? Ja, ja, aber die Eltern müssten ja wieder zurückkommen. Mr. und Mrs. Weasley. Oder Mr. Weasley, stimmt, weil ich glaube, sie ist nicht mitgeflogen. Stimmt halt. Ja. Und das ist so, sie hätten halt noch 2 Minuten warten müssen und Mr. Weasley arbeitet einfach fucking im Zaubereiministerium und das wäre halt kein Ding gewesen, das zu managen. Ja. Und ja, so geil kann die Zugfahrt gar nicht sein, dass ich da so scharf drauf bin. Nee, aber du musst auch bedenken, sie waren halt jetzt nicht unbedingt die rationalsten, weil sie doch noch jung waren. Also ich weiß nicht, ob ich in dem Alter, schwierig sich in die Situation überhaupt reinzuversetzen, das aber stimmt. Den Fliegen man ist halt da nicht so geduldig und denkt da nicht so weit, dass man sagt, okay, ich warte halt jetzt einfach 2 Minuten auf wen auch immer und schaue mir das dann an, sondern man will halt so schnell wie möglich dann nach Hogwarts gehen und hat vielleicht sogar noch Angst, dass man irgendwie Ärger bekommt, weil man nicht pünktlich dort ist. Ja, mir ist auch gerade die Analogie zu meinem kleinen Bruder aufgefallen, der gerade mitten in der Pubertät ist. Okay, ich verstehe es. Aber das ist schon auch irgendwie dumm. Natürlich. Natürlich ist es dumm. Vor allem müssen ja die Eltern auf der anderen Seite auch merken, dass die nicht da sind. Ja, sicher. Dann zurückgehen. Sicher. Das ist das Plothole, was ja, die lassen ja auch nicht den Zug wegfahren, bevor ihre Kinder da drin sind. Die versuchen richtig. Also warum ist die Absperrung überhaupt zu? Weil da gehen ja Leute wieder raus. Ja, aber nur für die zwei ist es ja zu. Oder zumindest für Harry ist es zu. Es ist in diesem Zeitfenster zu. Ja. Echt? Aber es macht halt keinen Sinn, weil das sind ja Menschen, die ihre Kinder zum Zug gebracht haben. Die können ja auch nicht mehr raus. Ja, das stimmt. Eben. Und das hätte ja den anderen und Mr. Weasley auffallen müssen. Blödsinn, das war doch Dobby, der das irgendwie blockiert hat. Ja. Und sie waren eben so spät dran, aber trotzdem ist es halt, wie du schon sagst, ja, das könnte man noch als eine gute, günstige Verkettung von Zufällen deuten. Aber prinzipiell, eben wie du schon sagtest, das größte Plothole ist einfach, dass Mr. Weasley hätte merken müssen, dass die beiden nicht in den Zug eingestiegen sind. Das stimmt schon. Ja. Und das ist also, vor allem bei der Obsession, die die Weasley-Eltern zumindest auf Harry das haben, stimmt, ist es sehr unglaubwürdig, dass sie das einfach vergessen würden. Richtig. es tut mir leid, ich muss nochmal das zitieren. Hello, Lucius Malfoy. You may appear to be evil, but your hair game is strong. ist fabulous. Ja. Ja, das stimmt. Ja, er ist einfach Legolas von Harry Potter so. Ja, er sieht generell aus wie ein Elb eigentlich. Das stimmt auch, ja. Und was ich auch sehr, sehr schön fand, was den Harry Potter-Film und also weder dem Buch noch dem Film abhanden gekommen ist, ist dieser Humor. Auch jetzt, ohne was von der Handlung vorwegzunehmen, was auch im aktuellen Buch noch sehr schön drinnen ist. Ebenso cool. Auch wie man dann hier am zweiten Teil am Anfang gesehen hat mit Gilderoy Lockhart. Oh mein. Lockhart. ja, hat mir immer sehr gut gefallen. Ja, das stimmt. Und auch hier zum ersten Mal auch dieses Alltägliche, dass die dunkle Seite nicht völlig verschwunden ist mit Voldemort. Ich gebe mir Mühe extra, falls es noch nicht aufgefallen ist. Eben auch mit der Nocturngasse, dass sowas immer noch da ist und schon irgendwie damit verbandelt ist, weil Harry Potter versehentlich mit dem Flohpulver zuerst in der Nocturngasse und nicht in der Winkelgasse landet. Und das ist sehr, sehr schön gemacht. Und da muss ich gleich noch eine Anekdote dazu erzählen, weil ich vor kurzem eben im Zuge der Vorbereitungen auf diesen Podcast das Harry Potter-Spiel zum zweiten Teil auf der ersten Xbox nochmal gespielt oder angespielt habe. Und da ist es eben auch so, dass du in der Nocturngasse rauskommst. Das Spiel ist auch so, das kannst du halt heute nicht mehr spielen. Ja, das habe ich eh vorhin erwähnt. Also das kannst du heute wirklich nicht mehr spielen. Aber ich habe das damals auf dem GameCube gehabt und habe das halt wirklich genauso wie das erste Gameboy-Spiel keine Ahnung wie oft durchgespielt, weil es war halt einfach ein Harry-Potter-Spiel. Ja. Und es war für die damalige Zeit gut. Wenn du dir heutzutage Lizenzspiele ansiehst, gibt es halt teilweise viel, viel schlechtere mit der heutigen Technik auch. Also ich liebe das Spiel. Das stimmt, es gibt natürlich schlechtere Spiele, aber der Reiz, das heute zu spielen, ist halt relativ gering. Die Dialoge sind nicht gut geschrieben, es ist nicht gut übersetzt. Grafisch ist es okay, ist halt für die damalige Zeit. Aber was halt noch erschwerend hinzukommt, du kennst halt die Handlung. Ja. Und kannst die halt bisher in allen erdenklichen Weisen erleben und musst sie halt nicht nochmal nachspielen. Ja, das stimmt. Aber ich finde wirklich, dass das Spiel damals gut umgesetzt war mit den ganzen Zaubersprüchen, die man erlernen konnte. Und man hatte ja noch Hedwig, die einem geholfen hat. Und da gibt es halt dann auch wieder so dieses, das hat sich in mein Gehirn eingebrannt, dass Harry einfach dasteht vor diesem Ding, wo man Hedwig halt rufen kann und einfach nur schaut, Hedwig. Das kommt wirklich so. Hedwig. Keine Ahnung, wie oft du das in dem Spiel hörst. Hedwig. Ja, ja. Super furchtbar schlimm. Im Endeffekt, aber es war trotzdem ein gutes Spiel in meinem Kopf. Also hier ganz kurz, und ich schwöre, ich habe das vorhin noch nicht gelesen, es kam jetzt erst, nachdem wir gerade eben über das Plothole diskutiert haben. Also, how has nobody noticed Harry? There's a lone child with an owl, everybody. Hey boys, you could just wait for Ron's parents to come back rather than set off in a flying Ford Anglia and risk certain expulsion. Nope. Okay, then have fun. Also, das ist prinzipiell ein Ding, was man immer wieder diskutiert. Und da treffen sie auf jeden Fall zum ersten Mal auf die peitschende Weide. Ja, genau. Was natürlich auch sehr interessant ist und finde ich im Film sehr, sehr gut umgesetzt wurde. Apropos im Film gut umgesetzt, es wurden bei den Dreharbeiten 14 von den Autos zerstört. Bei dem Versuch, das Ganze zu filmen, als sie eben in die peitschende Weide krachen. Da sind 14 Autos draufgegangen dafür. Krass. Ja. Ja. Was ich tatsächlich, ja wohl, was ich auch wieder irgendwie mit der Pubertät erklären lässt und was eigentlich tatsächlich ein bisschen charmant ist, ist, dass ich nicht ganz verstanden habe, aber wie gesagt, wenn man Pubertät hinzuzieht, die ja durchaus präsent war, Sinn macht, ist, dass Hermine einfach so krass auf Gilderoy Lockhart steht. Das passt prinzipiell gar nicht zu ihr eigentlich. Hm. Das passt nicht ins Bild. Aber ja. Mit der Pubertät erklärt sich das auf jeden Fall. Hormones. Ja. Ja, also dann Gilderoy Lockhart, dann kommt Draco zum Quidditch-Team der Slytherins. Genau. Und dann kommt, ich glaube, das erste große Ding, wo sich dann auch mal manifestiert, wie tief dieser ganze Kult um Voldemort sitzt. als eben, also zumindest habe ich das so wahrgenommen, als eben Draco Hermine ein Schlammblut nennt. Ja, das stimmt. Weil das ist ja, eigentlich das große Ding, worüber wir auch bisher noch gar nicht geredet haben, dass ja dieses ganze Voldemort und dunkle Seite-Ding im grundlegend ja Nationalsozialismus ist. Ja, das stimmt. Und wie das umgesetzt ist, ist aber sehr, ja, schön ist der falsche Ausdruck, aber es ist sehr clever passend. Umgesetzt, passend, clever ja. Umgesetzt, ja, weil man dann eben auch sieht, wie sich das im Alltag manifestiert, eben diese grundlegende Annahme, dass eine Blutlinie höher gestellt ist als die andere und das halt wirklich sehr, sehr tief in den Leuten verankert ist. Und das, finde ich, ist schon auch sehr kindgerecht dargestellt. Das also stimmt. Ich denke, wenn man dem Kind diese Parallelen aufzeigt oder zumindest hat mir damals das ein bisschen geholfen, das so nachzuvollziehen, weil natürlich die große Frage in diesem Alter, wenn man Kinder mit dem Dritten Reich konfrontiert, ist natürlich die Frage der Kinder mit, wie konnte das passieren oder wie äußert sich das heute noch, wieso ist das heute noch ein Problem? Und ich finde, auch wenn man die Linie nicht direkt ziehen kann, ist es eine gute Möglichkeit, um Kindern das aufzuzeigen. Wie sowas auch heute noch funktioniert und wie sich das im Alltag manifestiert etc. Und das ist schon sehr, sehr clever umgesetzt und so sehr sensibel. Alfred Jodokus Quack. Keine Ahnung. Nur nicht ganz traurig. Naja. Erst vorerst. Vorerst nicht, das stimmt. Und, oh Gott, wie schlimm ist bitte die Szene im Film, wenn Ron diese Schnecken kotzt? Das ist so widerlich, vor allem, echt eklig. Wenn ich mich recht erinnere, oder zumindest war es in meiner Vorstellung so, ich bin nicht mehr ganz sicher, wurde es im Buch so beschrieben, dass es einfach kleine Schnecken sind mit Häusern. So war das in meiner Vorstellung. Ja, in meiner auch. Ich glaube, es wurde auch im Buch so beschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß es nicht mehr. Aber im Film kotzt er einfach 20 Cent, wenn es überhaupt reicht, einen halben Meter große Nacktschnecken. Das ist so einfach das Ekligste. Also ich hasse ja Nacktschnecken generell, aber das war halt. Nicht schlimmer so, finde ich die Spinnenszene. Das ist, holy shit, das ist so. Deswegen finde ich Ron so sympathisch, ja. Weil er Angst vor Spinnen hat. Sehr, sehr. Und er steht dazu, das finde ich auch sehr sympathisch. Das ist stimmt. Nämlich auch was, wo man sagen muss, ja, er steht nicht hundertprozentig dazu, aber es ist trotzdem was, wo, wenn man ihn darauf anspricht, dass er es nicht leugnet. Und das ist ja auch sowas, was in diesem Alter bei Kindern, vor allem eben bei Jungs, so ist, so keine Ängste zeigen und pipapo und er das so ein bisschen durchbricht. Das hat mir damals schon sehr, sehr gut gefallen. Und dann geht's eigentlich schon los und shit hits the fan. Ja, das stimmt. Also es geht dann relativ schnell los eigentlich sogar. Nämlich? Ja, die ersten Schüler werden versteinert aufgefunden. Richtig. Was vorher noch ganz kurz passiert, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, wo ich jetzt mal so ein bisschen ist nach dieser Szene, als Draco Hermine ein Schlammblut nennt und Ron Schnecken kotzt, dann gehen sie ja zu Hagrid in die Hütte und Hermine ist komplett niedergeschlagen, natürlich, wegen dem, wie sie genannt wurde. Und Hagrid ist ja dann derjenige, der sie aufmuntert. Und der dann, ich glaube, wortwörtlich ist es, was er sagt, einen Zauberspruch, den du nicht kannst, müssen sie erst erfinden. Ich meine, es ist nicht schauspielerisch nicht ganz so gut im Film umgesetzt, aber es ist trotzdem, es kommt halt rüber, wie lieb Hagrid ist. Ja, das stimmt. Und das ist auch was, das mir sehr gut gefallen hat oder jetzt zumindest rückblickend sehr gut gefällt, weil wenn man sich das eigentlich so ansieht, ist es ja eine hochakademische, hochprivilegiertes Umfeld und dass Hagrid da trotzdem so schön eingebaut wird. Wenn man das so auf unsere Gesellschaft überträgt, ist es ja im Endeffekt ein Kreis von hochintelligenten Schülern und wo eigentlich, wenn man sich damit beschäftigt, so die Unterschicht in Anführungszeichen wenig Platz findet. Und dass sie das trotzdem so schön eingebaut hat, finde ich, zeigt sehr schön auf, wie sensibel Rowling eben einfach auch Gesellschaftskritik und sowas verarbeitet und sowas eingebaut hat. Also wodurch hat mir immer gefallen. Finanziert sich eigentlich Hogwarts? Das ist eine sehr gute Frage tatsächlich. Weil wenn man überlegt, normalerweise jetzt Unis oder Schulen bekommen Geld vom Staat oder man zahlt Gebühren. Vielleicht das Zaubereiministerium. Ich denke auch, dass es das Zaubereiministerium ist. Ja, das kann sein. Aber das ist ja die nächste Frage, die sich mir zumindest nicht aufgeklärt hat, die aber mit Sicherheit irgendwo im Internet erklärt wird, ob das quasi dann wirklich, ob es da auch so ein differenziertes Schulsystem gibt, ob das dann wirklich das Höchste ist. Das stimmt, ja. Oder ob es da… Quasi Privatschulen. Richtig. Gibt. Nee, ob es nicht nur Privatschulen, weil ich glaube, das wird erwähnt. Ich glaube, dass dann im vierten Teil, dass diese russische… okay. Schule eine private ist, aber ob es dann was drunter gibt, weil im Endeffekt ist es ja Highschool und Universität zusammengefasst. Das stimmt, ja. Grundlegend. Ja, ziemlich, vor allem später. Richtig. Wählen sie auch die einzelnen, richtig, Kurse. Und dann aus. Kommen ja dann auch die ZAGs und Pipapo, ja, und so. Aber für mich ist das eher so Oberstufe, Gymnasium und Unterstufe, Gymnasium, halt die 8 Jahre, beziehungsweise da halt 7. Ja, aber im Endeffekt. Und die ZAMGs sind quasi Abi. Ja, aber die machen sie ja schon im dritten Schuljahr, die ZAGs. Und dann, ja, kommt später nochmal was Gehobenes. Mittelschulabschluss und. Ja. Ja, aber eigentlich ist es schon, ich weiß es nicht. Kriegen die dann den Titel? Hochzauber, glaube ich. Eben nicht. Eben. Aber wie wird man Professor in der Harry Potter-Welt? Wahrscheinlich gibt es irgendwann ein University, Harry Potter Universum Sequel. Ja, bestimmt. Mit Binge-Drinking und Trichter-Saufen. Oh Gott, nein. Oh mein Don't Gott, do bitte that, bitte nicht. Nein. Magic Alcohol. Mit Zac Efron oder so. Oh Gott. Und so einem ekelhaften Ami-Gitarren-Soundtrack. Ja, oh mein Gott. Nee, Zac Efron kann Fallout doch alles. Boy. Der hat doch auch in diesem ekelhaften. Ja, in diesem EDM-Film. Ja, EDM-Film mitgespielt, wo sie einfach von Justice den Soundtrack eingespielt haben, du so, ihr macht den EDM-5, du trust es ein, was ist mit euch kaputt? Ich will einen Kopf auf den Tisch schlagen. Wenn es nur ein Tisch ist. Oh, das ist, nein, aber egal. Also in diesem Film spielt auch sicher Janines Lieblingsschauspieler Channing Tatum dann mit. Vielleicht spielt er einen jungen Professor. Oh Gott, auf den eine junge Kopie von Hermine dann steht. Oh Gott, bitte. Gespielt How to Destroy My Childhood. Vanessa, wie heißen die alle? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Josh Hutcherson so alt. Und sagt mir alles nichts mehr. Miley Cyrus, keine Ahnung. Miley Cyrus Gott. Ist auch zu alt. Bitte reden wir einfach, okay, über können Harry wir bitte Potter weitermachen? 2. Ich hätte okay, die ersten, nicht stellen sollen. Die Miley ersten Cyrus Leute sind eine junge McGonagall. Wow. Oh mein Gott. Ich hasse euch. Das wissen wir aber schon länger. Ja, die ersten versteinerten Menschen tauchen auf. Genau, auch also mit den Wandmalereien. Richtig, auch mit den Wandmalereien. Wandmalerei die erste, ist ein schönes Wort. Obwohl ich glaube, das erste Opfer ist gar kein Mensch, sondern Filches Katze. Mrs. Norris. Ja, genau. und Harry wird verdächtigt. Ja, genau. Zumindest von Filch und nach weil und nach dann auch von anderen Schülern. Weil er sie ja findet. Genau, er findet sie und dann kommt es noch dazu, dass dieser Justin Finch-Fletchley, der Gesundheit. der hat ihn, der ist, glaube ich, aus Hufflepuff und hat dann Harry Potter irgendwann später dumm angemacht und ist dann eines der nächsten Opfer. Ja, bitch. Und dann denken natürlich alle, Harry war das. Beziehungsweise, ich bin mir nicht mehr sicher, ob Justin Finch-Fletchley, der aus dem Haus Hufflepuff ist, oder der kleine Neue. Der kleine Neue heißt aber anders. Colin. Colin, richtig, der ihn die ganze Zeit fotografiert. Der wird ja, soweit ich weiß, auch Opfer. Ja, ja, richtig. Genau. Und da probieren sie ja, ob sie durch die Kamera sehen können, was er als letztes fotografiert hat. Richtig. Und Das kommt dann so nach und nach und das geht dann alles weiter und dann kommt eben langsam auf, also was ja dann das große Ding ist, Harry Potter hört immer eine Stimme, genau, die seinen Namen flüstert und das war auch super gruselig, wie das gelesen wurde und dann kommt quasi das erste Mal Training, Verteidigungstraining, das ja Snape mit Gilderoy Lockhart hat, wo dann ich glaube, jemand sich in eine Schlange verwandelt. Nee. Harry, aus Harrys Zauberstab kommt die Schlange. Nee, aus Dracos. Oder? Ach ja, stimmt. Ja, stimmt, natürlich Harry aus Dracos. Und Harry, ja, bändigt sie dann mit Partner. Genau, richtig. Und das Geilste, also das Coolste an dieser Szene ist ja, dass da das erste Mal aufkommt, Angst, Potter. So super schlecht. Ich fand es so cool. Ja. Das ist auch immer noch so cool. Vor allem bei dieser kleine, schleimige Wicht dann so. Ich finde es immer noch super cool. Ja, ja. Das Lustigste an dieser Szene finde ich immer noch, dass einer der Kameraassistenten einfach im Bild steht. Ja. In der fertigen Version des Films. Ja, das ist großartig. Jeder Version des Films. Und niemand hat es gesehen. Aber ich finde das sehr sympathisch, dass sie das drin lassen. Ja. Das also ist halt... Ich glaube, sie haben es nicht absichtlich drin gelassen, weil sie waren dann okay mit der Entscheidung, dass der halt jetzt da ist. Weil eben. Ja, warum nicht? Eben, das meine ich ja. Ja, so ist es. Und da kommt dann eben auch das erste große Misstrauen auch den Schülern Harry gegenüber auf, weil er dann eben Parsel mit dieser Schlange spricht. Genau. Und alle wissen, dass nur der Erbe oder jemand, der blutsverwandt mit Salazar Slytherin ist, den... Also Parsel kann? Ja. Nicht nur die Blutsverwandten, aber jemand, der es kann, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Also die können das auch, ist nicht automatisch einer. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch und vor allem wusste man ja damals, dass die Kammer des Schreckens wieder geöffnet wurde und man weiß, dass nur der Erbe Voldemorts die Kammer des Schreckens öffnen kann und daher waren die Verdachte. Sehr, ja. Aber wir sind wieder bei dem Altersding. Ist es nicht irgendwie komisch, 12-jährige Kinder aufeinander zu hetzen in einem Duellierclub, just saying? Naja, weil sie müssen sie ja lernen. Eine Übung. Für etwas, was es anscheinend nicht mehr gibt. Das ist ja das nächste Ding. Sie haben Verteidigung gegen dunklen Künste, aber die dunklen Künste sind ja anscheinend tot, ne? Das stimmt. Das ist richtig. Vielleicht ist es eigentlich bei anderen Schulen, solange es Lehrplan genommen worden und nur Dumbledore wusste was und hat es deswegen noch drin. Das Ding ist ja, dass ja die dunklen Künste, dass ja nicht Voldemort der Einzige ist, der die dunklen Künste inkorporiert hat oder verkörpert, sondern wie eben auch die Nocturngasse mit Flüchen. Also einfach die Beyoncé von den dunklen Künsten. Wofür auch immer Beyoncé steht, aber okay. Flawless. Queen V. Work out like this. Oh, nice. Und dann hat, und im Zuge dessen brauen sie eben den Vielsafttrank auch, Harry, Ron und Hermine, und machen dies im Klo der maulenden Myrte, weil dort niemand ist, weil die maulende Myrte eine furchtbar anstrengende Persönlichkeit ist. Maulen ist übrigens ein sehr schönes Wort. Ja. Und vor allem die schöne Alliteration. Ja, das sowieso. Sehr, sehr schön. Und was ich auch sehr schön finde, wie das subtil beschrieben wird, ist diese Veränderung von Ginny. Ich weiß, ich habe das gar nicht so im Kopf, ob das im Film auch so schön rauskommt. Buch wird das immer wieder schön beschrieben, wie sie einfach sich verändert und immer ruhiger wird. Und man denkt ja vor allem, dass es ist, weil sie so in Harry verknallt ist. Ja, genau. Was ich übrigens bis heute ein bisschen weird finde, dass sie dann trotzdem zusammengekommen ist, weil Ginny halt dann nur Harry so. Hä? Ach nee, Quatsch, Ginny hatte ja später noch was mit jemandem anderen, oder? Was ist daran komisch? Naja, dass Ginny quasi ewig lang mit Harry Potter zusammen ist, obwohl sie seitdem sie 10 ist, in dem verknallt ist, das ist halt so. Das ist halt Liebe. Ja. Wo die Liebe hinfällt. Wow, ja, okay. Auf jeden Fall kommt dann eben raus, nachdem immer mehr Personen versteinert werden, dass das Tagebuch irgendetwas damit zu tun hat, dass Harry Potter auf der Toilette der maulenden Myrte findet, weil Ginny ihm versucht hat, es loszuwerden und es runterzuspülen. Und er ist dann natürlich fasziniert davon, was damit so abgeht. Klar, sicher. Und ja. Weil auch das erste, ich finde ein komisches, gruseliges Tagebuch, das mir Nachrichten schreibt, nicht, ich zeige es vielleicht mal Dumbledore oder irgendjemanden. Nee. Nein, Rowling hatte einfach schon vor 15 beziehungsweise fast 20 Jahren die Idee für Snapchat. That's it. Dick Pics. Ja. Von gezeichneten Pics. Ja, aber das ist es ja. Du schreibst Nachrichten, die Person antwortet, die Nachrichten verschwinden. Aus. What's it doing? Taking a Snapchat. Lol. Just magic stuff, you know. My magic stick. Look at my wand. Lol, lol, lol. Auberginen-Emoji. Oh Gott. Oh. Aber ja, du hast recht, das funktioniert ähnlich. Ja. Und da kommt ja dann auch das erste Mal sowas wie dieses, oder zumindest die Wirkung wie das Denkarium später zum Vorschein. Weil Tom Riddle nimmt ihn dann ja mit, so diese Erinnerung, wie er Hagrid gefangen hatte, oder vermeintlich gefangen hatte und wie Hagrid verdächtigt wurde, damals die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben. Genau. Was, wie wir alle wissen, natürlich nur von Tom Riddle inszeniert wurde. Und ja, nach und nach kommt dann eben raus, dass, wie kommen sie denn dann letztendlich darauf? Ach ja, genau. Hermine wird dann versteinert. Genau. Und sie besuchen Hermine und Hermine hat etwas in der Hand zusammengeknüllt. Genau. Und hatte das recherchiert und hat dann, hat, glaube ich, ein Buch, was auch nicht zu Hermine passt übrigens, hat den Buchausschnitt herausgerissen, wo eben der Basilisk beschrieben wird und dann drunter steht Rohre. Und wo sie dann eben sagt, okay, der Basilisk kriecht in den Rohren herum. Und dann kommt das wirklich, scheiß auf den Fall Anglia, scheiß auf das ganze Harry Potter und Ron fahren alleine und Mr. Weasley merkt es nicht, dass sie nicht in den Zug einsteigen. Wieso ist die gesamte Lehrerschaft von fucking Hogwarts so fahrlässig, obwohl sie wissen, dass Ginny Weasley unten in der Kammer des Schreckens ist und nur um ihr Ego zu pushen und schicken Gilderoy Lockhart alleine darunter? Ja, das verstehe ich auch nicht. Das ist was, das passt nicht und das macht mich wahnsinnig, weil es nicht passt. Aber im Endeffekt müsstest du dann gleich weiter vorne ansetzen und überhaupt sagen, warum haben sie Gilderoy Lockhart überhaupt angestellt? Ja, Verzweiflung. Es hat sich sonst wie immer niemand auf die Stelle beworben. Naja. Das reicht ja in einem Nebensatz. Naja. Also. Und obwohl, ich meine, du kannst ja natürlich jemand sein, der übertreibt, aber ich denke, dass dadurch, dass Dumbledore auch jemand ist mit so einem krassen Goodwill, der niemals davon ausgegangen wäre, dass er so ein krasser Blender. Wie heißt er? Danke. Blender, richtig? Blender ist. Ja, schwierig zu sagen. Das ändert nichts dran, dass es irgendwie trotzdem so einen Versuchscharakter hat. Ja. Das stimmt. Und das ist schon krass, weil es geht ja im Endeffekt um Menschenleben. Ja. Ich meine, vorher war noch ganz kurz, welches gerade noch sehe, vorher war natürlich Aragog und Fawkes taucht das erste Mal auf und Pipapo. Also das haben wir nicht vergessen und wir wollen halt nicht die Handlung eins zu eins nacherzählen. Aber man muss generell sagen, also das werden wir noch bei jedem weiteren Film haben. Aber das sind alles Dinge, die ich mir damals beim Lesen nicht, die Fragen habe ich mir nie gestellt. Die stelle ich mir jetzt, weil ich mich intensiver damit befasse. Ja, natürlich. Und weil ich ja, jetzt reflektierter an das Ganze rangehe. Aber damals war das einfach gegebene Sache. Also damals war das so, ja, der geht jetzt mit denen da runter. Genau. Cool. Genau, richtig. Macht Sinn. Ja. Ja, macht mich auf jeden Fall nach wie vor fertig, dass sie da, also sowohl, also ja, alle geschlossen im Endeffekt, Dumbledore, McGonagall und Snape gesagt haben, ja, wenn sie so ein toller Zauberer sind, dann gehen sie doch mal da runter. Und so, ja, okay, tschüss, da liegt halt ein halbtotes Mädchen unten und wenn er sie nicht rettet, dann ist sie halt tot. Aber wir beweisen uns das jetzt, dass er nichts kann. Macht halt echt keinen Sinn. Nee, überhaupt nicht keinen Sinn. Und das macht mich ein bisschen fertig, weil alles andere kannst du halt irgendwie noch erklären. Sei es mit pubertären Schwingungen, sei es mit einer Verkettung sehr günstiger Zufälle, pipapo. Hm. Aber das gibt halt. Ja, aber da gibt es ja auch irgendwo Erklärungsansätze. Ja, bestimmt. Also gibt es ja eigentlich zu allem. Ja, auf jeden Fall. Midi-Chlorianer. Die waren es bestimmt. Schaffen sie es dann natürlich, Ginny zu befreien, mit dem Zauberstab, der mit Rons Zauberstab, der am Anfang des Films durch die Peitschenwelle zerstört oder zumindest fast ganz zerstört wurde, genau. Schaffen sie es dann auch, dass sie Lockhart von ihren Fersen abhängen? Ja, das macht Sinn. Ja. Das ist ein deutscher Satz. weil Lockhart Ginny sterben lassen wollte tatsächlich und die beiden auch und dann sagen wollte, ja, es war jede Hilfe zu spät, sorry und Lockhart ist einfach ein dummer Pisser. Ja. Und möchte dann Vergessenszauber in den beiden anwenden, der ihn selber trifft und hat kein Gedächtnis mehr, was ich finde, was im Film sehr witzig umgesetzt ist. Ja, das stimmt. Wobei, aber wenn du dann die darauffolgende Szene beziehungsweise auch generell den ganzen Film als Gesamtes ansiehst, da fing es schon an, so richtig, richtig gruselig zu werden. Also nicht nur die Endszene, sondern einfach der ganze Film, wo sie im ersten Teil... Ja, die Rohre generell. Genau, richtig. Also wo sie im ersten Teil einfach noch eher die Schlussszene war, die gruselig war, ist es da einfach schon die ganze Stimmung im Film. Und das hat sich einfach dann mit den weiteren Filmen immer, immer mehr gesteigert. Vor allem im zweiten Teil wurde erst so richtig sichtbar, wie gruselig eigentlich Hogwarts in der Nacht ist. Ja, genau. Ja. Und wer zum Teufel würde jemals die Kammer, also das Zimmer verlassen und irgendwo raus noch rumgehen? Nee, absolut nicht. Hell no. Ja, das kommt auf jeden Fall noch dazu. Wobei ich sagen muss, es ist wenn man es rational betrachtet und eben auch mit einem gewissen Abstand, ist es tatsächlich so, dass es eigentlich durchgehend gruselig ist, aber weder als Kind noch heute, wenn man es guckt, hat man so dieses beklemmende Gefühl, ja, finde ich. Damals schon. Schon, ich auch. Also ich nur so ein bisschen, weil es ja, ich meine, im Endeffekt waren alle nicht tot und natürlich sah das aus wie Blut und so, aber irgendwie hat dann der Charme und der Humor noch sehr, sehr viel, war trotzdem noch präsenter auf jeden Fall. Ja, es war auf jeden Fall so, dass du es mit dem Alter, für das es auch freigegeben war, das Ganze ja passend war, aber du hattest trotzdem auch, wenn du jetzt zum Beispiel 12 warst und den Film geguckt hast, einfach das Gefühl, wow. Ja. Da fällt mir gerade ein, ich glaube, ich habe das heute gelesen, Harry Potter Teil 1 war in Österreich ab 6 freigegeben. Ja, aber... Die Einhorn-Szene und der ja, Jumpscare? Ja, klar. Das finde ich schon krass. Ich weiß, es ist krass, aber das Ding ist halt, da bräuchte... Entschuldigung, du wolltest... Nee, passt. Da bräuchte es halt fast was dazwischen. Also, ja, wie ich schon öfter gesagt habe, ich habe einen kleinen Bruder, der ist 10 Jahre jünger. 6 finde ich tatsächlich auch fast ein bisschen krass. Also zumindest... Ich glaube, jetzt ist das nochmal was anderes, zumindest in meinem Alter und auch in dem meines kleinen Bruders. Heute bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich weiß nicht, womit die Kids heutzutage so konfrontiert sind. Die Jugend. Aber das Ding ist, dass 6 ist zu jung und 12 ist definitiv zu alt. Weil als 12-Jähriger hast du schon viel krassere Sachen gesehen. Hm. Und da wäre vielleicht 8 oder so, ist, denke ich, ein okayes Alter dafür. Das stimmt. Ja, 6 ist halt krass. Ja. Ja. Und da ist auch wieder so eine großartige Stelle aus dem Pottermore-Beitrag mit Zitat von Lockhart. Es tut mir so leid, dass ich so oft daraus zitieren muss, aber es ist großartig. This is an odd sort of place, isn't it? Do you live here? Also eben die Frage, die Memory Loss Lockhart den beiden stellt. Und dann kommt noch der Zusatz, we love Memory Loss Lockhart so much more than actual Lockhart. Und genau das ist es eben. Ja, aber das stimmt wirklich. Ja, vor allem, weil man eben mit sowas sehr schön spielen kann und die naivsten Fragen einbauen kann. Ja, eben wie diese Aussage mit, ja, ist aber schon ein komischer Ort. Lebt ihr hier? Und das ist schon sehr, sehr cool. Und ja, dann trifft eben Harry auf Tom Riddle. Ron, glaube ich, schafft in der Zwischenzeit Hermine, Ginny Wack. Wack. Wack. Wack. Und er, zerstört dann eben mit dem Zahn vom Basilisken. Mit dem Zahn des Basilisken das Tagebuch. Aber er bekämpft vorhin noch den Basilisken mit dem Schwert von Gryffindor, genau. aus dem sprechenden Hut, der ja da auch irgendwie plötzlich einen. Ja, Fox ja, den stimmt. Sprechenden Hut. Ja. Das ist Team, also ja, ganz ehrlich, das ist ein bisschen absurd. Da kommt er, ja, und der kommt mit dem sprechenden Hut und dann zieht er das Schwert aus dem sprechenden Hut. Das ist, Ja, es macht halt dann erst Sinn, wenn man auch den 7. Teil gesehen das hat. Stimmt. Und sieht, mit wie viel, ja, episch ist das falsche Wort. Ja, wie das alles verkettet ist im Endeffekt. Ja, und mit wie viel mysteriöse Symbolik, dass alles beladen ja ist. Also aber das wieso macht bringt er nicht einfach gleich das Schwert? Weil Fawkes das Schwert nicht hat. Weil Fawkes richtig das Schwert auch nicht aus dem Hut ziehen kann. Weil aus nur dem Hut die ziehen. Person, die würdig ist, das Schwert aus dem Hut ziehen richtig kann. Richtig. Das ist im Endeffekt wieder so, so eine Parallele zu dieser ganzen Arthur-Geschichte. Ja. Und Fawkes hat ja dann noch eine weitere Rolle, weil man ja denkt, stimmt, weil Ron rettet Ginny nicht, weil Ginny ist ja quasi, also wirklich liegt ja wie tot da und wird erst durch die Tränen von Fawkes gerettet. Also ja. Durch ich stelle mir gerade vor, wie lustig diese Szene sein hätte können, wenn er vor dem Schwert noch 3 Kaninchen und so ein endloses Band an aneinander gebundenen Taschentüchern. Geil. Ja, das stimmt. So einen Blumenstrauß. Fliegen noch Tauben raus. Das stimmt. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Ja, was ich finde, was im zweiten Teil auch schon langsam herauskommt, was dann sich später immer mehr manifestiert, ist schon so auch dieses langsam ambivalente Verhältnis gegenüber Harry Potter, weil er schon, also er genießt diesen Fame nicht offensichtlich. Aber so ein bisschen. Ja, genau, das ist es. Er ist schon so ein bisschen. Ja. Ich meine natürlich auch für seine eigenen Errungenschaften und das, was er selbst erreicht, eben die Quidditch-Siege etc. Aber diese ganzen Ausnahmen von wegen nachts durchs Haus schleichen und pipapo, dafür wird er halt natürlich vor allem nicht bestraft, weil er einfach fucking Harry Potter ist. Denn weil er zutiefst in Dumbledores Arsch steckt. Das stimmt. Ja. Das stimmt und das kann man einfach nicht leugnen. Nee, also das, da kann man noch so großer Fan sein, das kann man nicht leugnen. Und ja, und dann kommt natürlich noch, also Ginny wird befreit und alles ist gut und pipapo. Und auf jeden Fall Everything is awesome. ja, was ich sehr schön fand, war eben, dass das Tagebuch dann quasi ausblutet. Das war super nice, wie die Tinte so. Ja. Das war richtig cool, ja. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Und wie dann natürlich auch Dobby freigelassen wird. Vor allem dieses In Your Face, ja. Malfoy. Ja. Ja, nice. Das war richtig gut. Da habe ich mich auch richtig gefreut. Und ja, das war dann so der zweite Teil. Fällt euch dazu noch irgendwas ein? Nö. Ich guck mal kurz nach. Nö, also zum zweiten Teil fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein. Ich weiß nur noch eben, dass ich damals im Kino war und mir damals so gedacht habe, wow, jetzt wird's richtig gruselig. Mhm. Ja, ich hatte da auch Schiss. Was schon noch dazu kommt, finde ich, was auch wichtig ist irgendwo, was heißt irgendwo, es ist sehr wichtig, dass hier zum ersten Mal aufkommt, ich meine, man weiß zwar noch nicht an dieser Stelle, oder erfährt man das? Ich glaube nicht, dass man das im zweiten Teil schon erfährt, dass Tom Riddle Dumbledore ist. Nee, Tom Riddle ist Voldemort. Meine ich ja. Ich habe nur gerade Dumbledore gelesen. Plot Twist! Dass Tom Riddle Voldemort ist. Ja, doch. Erfährt man das im zweiten Teil? Ja, und dass hier auch schon langsam die Parallelen zwischen Harry und Voldemort auftauchen. Genau. Und da kann man das Schrecken, sie ist ja da und macht es mit den Buchstaben. Ja, natürlich. Oh, wow. Okay, man muss vielleicht ganz kurz sagen, es ist jetzt tatsächlich schon relativ spät und wir nehmen schon viel länger auf als gedacht. Es ist immer spät. Es ist immer spät, das stimmt. Das stimmt. Wir nehmen auch wirklich schon länger auf, als wir eigentlich geplant hatten. Und hier kommen eben zum ersten Mal die Parallelen zwischen den beiden auf, die ja Harry dann durchgehend beschäftigen, wie eben, dass sie beide Parsel sprechen, genau. Dass sie beides Waisenkinder sind, die relativ ungeliebt aufgewachsen sind, denen es nicht gut ging, die halt dann trotzdem irgendwie in der Schule sich durchgemausert haben und dort zu mehr oder weniger Ruhm gekommen sind, je nachdem. Und auch wie diese Parallelen Harry natürlich auffallen. Ja. Und das ist schon sehr, sehr interessant, also wie sich das langsam abzeichnet, wie sich Harry natürlich damit auseinandersetzt. Und ich glaube, dort kommt auch zum ersten Mal auf, dass Harry ja, doch, das kommt ziemlich sicher sogar da auf, weil Harry eben schon langsam an seiner ganzen, oder zumindest an einem Teil seiner Identität zweifelt, die ja ein großer Teil darin besteht, Gryffindor zu sein, dass er ja eben zu Dumbledore sagt, ja, hey, aber der Hut wollte mich eigentlich in Slytherin stecken. Und dann meinte Albus, ja, aber was wolltest du denn? Was hast du denn, oder wieso bist du es nicht? Und er sagt, weil ich es nicht wollte. Und hier kommt dann einfach wieder Wise Dumbledore, weil er sagt, ja, es sind halt unsere Taten und Entscheidungen, die es ausmachen. Vor allem sagt er ja, nur ein echter Gryffindor könnte das Schwert von Gottfried Gryffindor aus dem Hut ziehen. Und das ist, wie gesagt, ich mag das sehr gerne. Auch wenn es natürlich krass cheesy ist, was das halt alles so doch noch für eine Message hat. Und das glaube ich ist schon, ich könnte jetzt nicht sagen, dass mich das groß als Kind geprägt hätte, aber es ist schon was auch mit reinspielt natürlich. Ja. Und ja, jetzt haben wir schon viel, viel, viel zu lange geredet. Jetzt, wer war eure größte, abgesehen jetzt mal von Tom Riddle, weil das ist easy, eure größte Hassfigur im zweiten Teil? Im ersten Teil war es natürlich klar, es ist Snape, aber im zweiten? Dobby. Ja? Da, ganz klar, Dobby. Vor allem mehr als Tom Riddle, das tut mir super leid, aber der sah halt einfach gut aus. das sieht aus wie so ein 30er-Jahre echt das schöner, stimmt, ja. Junger Kerl und hassenswert ist halt irgendwie doch was anderes. Vielleicht hätten sie einen hässlicheren Schauspieler nehmen sollen. Du musst mir das nicht sagen. Ramsay Bolton. Ja. So. My ovaries are so confused. Ja. Aber genau das ist es für mich mit Tom Riddle damals gewesen. Der sah halt echt gut aus. Der sah besser aus als Harry Potter, sorry. Ja, es war aber auch halt auch nicht so schwer. Ja, aber es ist der Hauptcharakter und das ist der Hauptbösewicht und du sollst ihn hassen. Es ist so... Ja, aber das finde ich wieder so nett, weil halt auch Leute, Teenage-Girls sich den Film angucken. Ja. Aber Tom Riddle, jetzt nur als Tom Riddle, wurde ja auch nicht so sehr hassenswert dargestellt wie Voldemort zum Beispiel. Das stimmt. Oder zum Beispiel Im Endeffekt würde ich jetzt gern sagen, der Basilisk, aber der Basilisk ist für mich kein Charakter. Nee. Der Basilisk ist einfach ein Monster, das da ist. Also wenn es um Charaktere geht, ist es für mich Dobby. Der ist sicher total einsam da unten. Der hat nur dieses riesige Steingesicht. Das ist vermutlich nicht wirklich gesprächig. Ich wollte gerade sagen, der Basilisk ist ja auch ein Horcrux, aber das ist ja Nagini, ist ja wieder eine andere Schlange. Genau. In Wirklichkeit wollte der Basilisk einfach nur kuscheln. Ja, und ich bin mir gar nicht sicher, ob es Dobby war oder nicht. Nee, ich würde sagen, in dem Film war es tatsächlich Draco. Nee. Doch. Draco ist so ein Permanervling, eben. Aber jetzt nicht wirklich herausgehoben extrem eben. Nervig. Genau. Doch, in dem Film finde ich schon. Mm. Weil man dann eben auch noch mal so ein bisschen Einblick hinter die Kulissen hatte, weil sie ja dann den Vielsafttrank genommen haben, quasi Krabby und Goyle. Mo, halt, stopp. Was? Haben wir schon darüber gesprochen, dass einer von Krabby und Goyle einfach irgendwann ausgetauscht wurde? Nee, aber das passiert ja erst später. Okay, ja. Aber so prinzipiell ist es schon so. Ja, der ist ja total im Drogensumpf von Kriminalität. Ja, ja. Der ja und also ich finde es ja cool, dass es dann ein schwarzer Schauspieler ist, aber es wurde dann ein schwarzer Schauspieler, oder habe ich da? Nee, oder ich nee, weiß es war nicht. Jemand anderes in den Harry-Potter-Filmen. Quasi Dracos Kumpel wurde dann ein Schwarzer, der aber nicht einer von Krabby und Goyle war, sondern einfach ein anderer. Ah, okay, so war das. Ich habe immer Crab, also ohne. Ja, ich auch. Okay. Aber ja, bei mir war es schon eher Draco, den ich da am meisten gehasst habe. Weil das dann aufkam und weil auch die ganze Zeit dieser latente Verdacht da war, dass er das war mit dem Tagebuch. Den hatte ich was nie. Was er ja letztendlich war. Ich hatte ihn während dem Lesen. Das war ja nie. Der Vater. Ja, der Vater hat Draco das Tagebuch gegeben und Draco hat es Ginny untergeschoben. Hat's nicht Lucius Malfoy Ginny untergeschoben in den Kisten? Doch, stimmt. Ganz am Anfang genau, bei Gilderoy Lockhart. Genau, stimmt, richtig. Ja. Aber Gilderoy Lockhart ist ein sehr hassenswerter Charakter. Ja, das stimmt. Aber, das, dumme Mistsau aber dadurch, dass er dann am Ende sein Gedächtnis komplett verliert und quasi, also für den Charakter ist es vermutlich schlimmer als sterben, weil er ist nicht mehr der, der er war. Ja, das stimmt. Hat der so ein bisschen eigentlich sein Fett abbekommen am Ende. Ja, aber er ist halt also trotzdem das ist wirklich Karma. Karma ist ein fucking dummes Mensch. Arschloch. Auch mit diesem ganzen Harry-Sturz beim Quidditch und er zaubert ihm einfach die Knochen weg. Ja, ich hasse den eigentlich schon. Hat er ja nicht absichtlich. Nee, aber er ist einfach das ein stimmt. dummes Arschloch. Ja, aber das stimmt. So, das stimmt. Das Ding ist halt, solche Leute sind im realen Leben auch fast anstrengender als offensichtliche Arschlöcher, weil offensichtliche Arschlöcher sind nun mal so. Aber Leute, die dann so eine Popularität genießen und so krasse Blender sind, die sind teilweise noch mal schlimmer. Vor allem, wenn sie wissentlich sowas anstellen, wie eben bei Harry. Genau. Weil sie wissen, sie können es nicht, aber ihr vermeintlich zu kleiner, der Peniskomplex muss das ausgleichen, dass sie so tun, als ob. Obwohl sie sich sehr wohl dessen bewusst sind, dass sie es nicht können. Und das ist tatsächlich fast noch mal schlimmer, wie wenn jemand ein offensichtliches Arschloch ist. Ja. Aber ich glaube, dass bei Teil 3 der meistgehasste Charakter klarer wird. Für uns alle, oder? Wer ist klarer? Das war tatsächlich so die ersten 2 Sekunden. Wer ist klarer? nee, ist kein Scherz. aber auch okay, das können wir noch Raven kurz vorwegnehmen, oder? Wer? Nee. Was? Nee. Das war jetzt meine tolle Überleitung zu Teil 3. Ja, Teil 3 ist dafür, den werden wir aber nicht mehr schaffen jetzt. Oh, schade. Also, wir haben unser Zeitlimit leider schon lange überschritten. Ja, das stimmt. Und, ich habe die Zeit geguckt. Und also für diejenigen, die Harry Potter nicht mögen, ist es natürlich schade, weil die nächsten Harry Potter werden vielleicht abgesehen von einem Gamescom-Special, die nächsten Podcasts werden definitiv Harry Potter-related sein, weil wir da jetzt drin sind. Und, ja, nicht nur related. Also, das klingt jetzt so, also, ja, vielleicht reden wir mal kurz über Harry Potter. Nein, wir reden, wie ihr vielleicht merkt, nicht kurz über Harry Potter. Ja, sondern sehr viel. und dementsprechend werden wir uns jetzt die nächsten Podcasts einfach an den Filmen abarbeiten. Was natürlich dann für uns, was viele Vorteile mit sich bringt. A, wir sind jetzt schon recht drin und B, es ist einfach nicht viel Vorbereitungszeit. Es ist was, was gut nebenbei geht und wo wir dann bestens vorbereitet für euch auch die nächsten Male wieder da sein werden. Und ja, wenn ihr jetzt nichts mehr Großartiges habt, doch eine Frage habe ich noch. Los. Ich glaube, wir haben hingehend etabliert, dass irgendwann Harry mal auch nervig und unsympathisch wird. War das bisher schon der Fall? Nee. In den ersten 2 Teilen oder kommt das dann erst später? Später. später. Bei mir kommt es auch erst später. Also es ist schon so kurz und so ein bisschen, vor allem im Film, wie er dann eben mit dem Colin Creevy umgeht, so ein bisschen. Ja. Aber so richtig das Ding ist, oh, Harry, nee, das kommt dann erst später. Das kommt später. Eine kurze Frage, super professionell, kommen wir noch zum Merchandise als einzelnen Punkt? Ja, sicher später. Ja, okay, gut. Ja, aber erst am Ende. Okay, super. Also, das wollte ich wissen. Merchandise würde ich auf jeden Fall am Ende besprechen. Super. Ja, dann wie immer, danke, ganz am Ende, Kinder. Wer jetzt nichts mehr vom Spam hören möchte, kann jetzt ausschalten. Wow. Kinder, halt die Klappe. Alle anderen können jetzt gerne uns noch eine Bewertung auf iTunes da lassen. Oder natürlich freuen wir uns immer über Lieder. Wow, halt die Fresse, was macht mich rasend, wirklich, ich hasse das. ihr könnt uns natürlich auch gerne irgendwie Feedback geben, wenn euch irgendwas aufgefallen ist oder wenn bei Minute 8 und 23 Pupst Sekunden, jemand. Da habt ihr was falsch gesagt. Wow. Nein. Also das definitiv Nein. nicht. Nee, noch nicht. Toll, Miki. Hast du gepupst? Vielleicht, wir werden es dann hören. Okay, danke. Wow. Ja, wie gesagt, Facebook oder Twitter uns folgen, damit ihr immer alles mitbekommt. Wir sehen uns hoffentlich auf der Gamescom. Yay. Könnt ihr uns ja dann Bescheid geben, wenn ihr dort seid. Wir freuen uns sehr. Euch zu ignorieren. Das ist normalerweise mein Part, aber sehr schön. Normalerweise hasst ihr nicht, Alter. Ja. Meldet euch bei uns, wenn ihr irgendwie Fragen, Anmerkungen, Kritik, was auch immer habt. Und dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.